So, gleich geht's los. René, Marc, wo seid ihr? Oh, Entschuldigung, ich hab verschlafen. Ich bin schon da, aber leicht verschnupft. Das kann ja was werden. Ja. Hauptsache, wir müssen nicht zur Bundeswehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und genau wie die Dubai-Schokolade ist auch unsere heutige Show prall gefüllt mit tollen Themen und Überraschungen. Und so wie man in Dubai nicht an köstlicher Schokolade vorbeikommt, so kommt man in unserer Show auch nicht an seinen lustigen Anekdoten aus Berlin vorbei. Hier ist René, Hallöchen. Hallo. Hallo. Da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Ja. Heute an diesem wunderschönen 13.11.2024 zur 151. Folge. So ist es. Und wie immer mit dabei, der Mann, der ein bisschen Geld mit ins Video bringt. Hallo Marc. Ich habe Geld verstanden. Hallo, ich auch. Ja, ich habe auch verstehe den Seitenhieb nicht. Ich habe Geld auch gesagt. Na, ich muss mir irgendwas ausdenken und dich hebt jetzt gerade hervor, dass du gelb gekleidet bist. Und gelb, ich habe Geld verstanden. Nein, ja, Stefan auch. Stimmt, seit der letzten Folge würde man denken, du bringst das Geld mit in die Sendung, weil wir erinnern uns an deine einen teuren Schreibtisch, deine finanziellen Ausgaben der den letzten Schrank. Ja. Zwei Tage. Ein Kardinalsfehler habe ich dort begangen, indem ich behauptet habe, ich hätte so und so viel und nicht noch mehr Geld ausgegeben für meinen neuen Schreibtisch. Ja. Ja. Das war ein Fehler. Ja, ja. Natürlich ein Fehler. Jetzt weiß man natürlich, dass bei dir auch nichts mehr zu holen ist. Ja, ist ja alles alle. Vorbei der Mai. So ist es. So, Marc, von meinem zweiten und dritten Schreibtisch erzähle ich natürlich nichts, weil wir haben selbstverständlich noch einen in der Küche, einen im Wohnzimmer. Ach, natürlich noch der vierte im Badezimmer. Weil warum soll ich 1630 Euro für einen Schreibtisch ausgeben, wenn ich für die vierfache Summe 4 bekomme? Das stimmt allerdings. Macht Sinn. Ja. So, aber willst du jetzt Manu sagen? Ja, das hat er sich warm gerissen. Genug Blödsinn irgendwie gequatscht. Liebe Leute da draußen, ja, auch ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Mein Gott, Stefan, wir haben heute wieder so viel Sendung. Oh, da wird der René gleich loslegen. Ja, lass uns loslegen. Genau, also erstmal wieder vorneweg die Information mit dem Gelb, damit auch ihr es versteht. Es gibt das Ganze auch in einem Sehformat, wenn die Kameras mitspielen. Was ist denn ein Sehformat? Ein Sehformat ist das, was man mit den Augen konsumieren kann. Du meinst ein Videoformat? Oder ja, Entschuldigung, wie viele Leute da draußen sind nur lateinisch? Ja, genau. Okay. Sehformat ist ein stehender, ein völlig gängiger Begriff. Wer der steht nicht? Bestimmt auch im Juden und auch im Juden mit den zum Jugendwörtern. Anschauen. Im Juden, sage ich, mit dem Duden, der Duden mit den Jugendwörtern. Ich habe die Worte weggenommen. Ja, das sind übrigens nicht unbekannte Long-Covid-Symptome. Wortfindungsstörung. MECFS, eine ganz fiese Nummer. Okay. Gut. Ich behaupte damit nicht, dass ich das habe. Aber du hast davon gehört. Ich habe da kürzlich drüber gelesen. Ja. Ja, ich finde ja, unser Podcast soll ja auch so ein bisschen anstoßen, dass man selbst in die Eigenrecherche geht. Und das bedeutet jetzt in dem Fall, wer sich davon überzeugen will oder tiefer recherchieren will, kann das jetzt gerne tun. Kurz auf Pause drücken, recherchieren und dann sind wir gleich wieder für euch da. Gut, und für die, die nicht Pause drücken, was bleiben ist denn dran, die letzten zwei Wochen passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich gebe die Freitag an Stave weiter. Oh Gott. Was eigentlich hätte heißen sollen, ich gebe die Frage an Stefan weiter. Du, ich recherchiere das für dich wirklich mal mit dem. Danke für den Staffelstab, lieber Marc. Beim letzten Mal hast du aus deinem Urlaub berichtet. Jetzt kann ich von meinem Urlaub berichten, weil ich habe zurzeit Urlaub. Deswegen sieht es auch so gut erholt aus, wie man sehen kann. Man hört es auch an deiner Stimme. Ja, wirklich? Ja. Jetzt so einen warmen, weichen Klang. Du willst damit sagen, er hätte eine erholte Stimme? Ja. Deine hört sich ein bisschen kränklich an. Ich hoffe, dass das definitiv. Ja, das ist doch so. Also meine Atemwegserkrankung ist jetzt 1a verschleppt. Ja. Gibt es dafür kein lateinisches Wort? Ich habe keine Ahnung. Gut. Deswegen ist er hergekommen, um das noch mehr zu verschleppen, auch an uns zu verteilen. Ja. Ich hoffe erstmal nicht. Gut, Urlaub. René weiß, was wir gemacht haben. Ich war zum Beispiel schon mal hier letzte Woche. Ach so, ne, du hast mich kurz besucht. Genau, ich habe dich mal kurz besucht. Ich habe es anders wie du gemacht, Marc. Ich habe versucht, mich zu erholen. zu relaxen und als ob ich das nicht versucht hätte. Mein Leben zu genießen. Genau, nee, ich hatte alles Verpflichtende so ein bisschen von mir gelassen. Bin aber in Berlin auch geblieben, bin nicht weggefahren und habe viele schöne Erlebnisse gehabt. Ich habe mich mit Freunden getroffen, war viel essen, habe mal die City West wieder besucht, wo ich lange nicht mehr war, wurde ins Kudamm verschleppt mit einer Freundin. Ins Kudamm? Nicht in den am Kudamm ins KDW, wollte ich natürlich sagen. Da das haben wir wieder richtig. Diese Wortfindungsstörung. Genau. Und du warst beim Kranzler. Das hat man nämlich gesehen, dass du ein Foto von der Voliere hinterm Kranzler richtig. Gepostet hattest richtig. Bei WhatsApp. Wie lange gibt es die eigentlich schon, weißt du das? Du kennst dich doch aus in der Gegend. Jahrelang. Jahre. Echt? Aber waren da schon immer, da sind ja nur Wellensittich da drin. Nein, das sind verschiedene Sittiche. Das sind verschiedene Papageien, die da drin sind. Ach so, aber ja, okay. Also auch Wellensittiche, genau, aber ganz, ganz verschiedene Arten. Ich bin ja mehr der Freund von Singvögeln. Sowas, was man sich im Einzelstück im Käfig hält. Darf, natürlich nicht. Ja, nee, das darf man ja heute nicht mehr, macht man ja nicht mehr. Ne? Früher war das vielleicht gang und gäbe. Wenn du im Sommer da vorbeigehst an der Voliere, da ist mitunter ordentlich Alarm. Also, da wird auch gezwitschert. Ist direkt am Kanzler? Ja. Ja. Okay. Muss ich mir mal also hinterm Kanzler ist quasi sowas wie so ein Innenhof. Genau. Okay. Aber da sind jetzt auch noch ein paar drin, also man hört ist auch ein Gezwitscher auf jeden Fall. Ja. Hm. Na, also sehr schön, dann waren wir noch in einem Apfelladen, das war auch sehr spannend. Ein Apfelladen? Ja, was kriegt man denn? Die Amerikaner, das ist eine gute Frage. Die Amerikaner sagen Apple Store dazu. Ah. Auch sehr gute Erfahrung, also absolut positiv. Sie brauchen noch das aus deinem Mund. Ja, da habe ich Marc jetzt selbst überrascht, glaube ich. Ja, total. Ich habe nicht auf dem Schirm gehabt. Genau. Nein, absolut. Womit positiv. Bist du dann rausgegangen aus dem Laden? Mit nichts. Was hat dich am meisten begeistert? Dass es keine Wartezeiten gab, viel Personal. Wo Wartezeiten? Wolltest du mit jemandem reden? Naja, sie hatte eine Frage. Sie brauchte einen Stecker, der aber aus der Vereinigten Arabischen Emirate kommt und sie braucht jetzt natürlich das deutsche Pendant. Also da gibt es ja so ein Reisekit von Apple. Richtig? Marc? Ich weiß es nicht. Marc weiß es nicht, genau. Aber du sprichst von dem Stromanschluss. Richtig, genau. Du hast standardisierte Netzteile und dann hast du da ein Teil, was du austauschen kannst, auswechseln kannst. Genau. Und je nachdem, in welchem Teil der Welt du dich aufhältst, brauchst du dann wirklich nicht das neue Netzteil neu kaufen, sondern nur diesen einen Stecker, der man da dran läuft. Das heißt, sie hat das Gerät in Arabien gekauft? Ja, irgendwie so war das. Und sie braucht jetzt natürlich, um das in Deutschland in die Steckdose zu packen, ein entsprechendes Pendant. Deutschen Strom gibt es nur mit dem richtigen Adapter, ne? Richtig. Hm. Aber den, wie Marc das schon gesagt hat, nur diesen Stecker gibt es nicht einzeln. Du musst natürlich das komplette Set kaufen. Wie sieht denn so ein arabisches Dingens aus? Das würde mich auch interessieren. Ist glaube ich auch so drei. Sieht ähnlich aus wie Großbritannien, glaube ich, oder okay. UK. Ja, Großbritannien oder UK, was übrigens dasselbe ist, ist sehr fett. Das sind die größten Stecker, die man überhaupt kriegen kann. Genau, aber es sind so drei, ne, glaube ich, sind das gewesen? Ja, genau. Man muss dazu sagen, Netzteil vom MacBook, nicht günstig, ne? Richtig. Aber wie gesagt, gute Beratung. Der Mitarbeiter hat dann auch seinen Kollegen gefragt. Da haben sie gegoogelt. Wir haben zusammen geguckt im Internet, wo wir es bestellen können, weil es nicht vorrätig war. Also guter Service und wir sind zufrieden rausgegangen und wussten, was wir tun können. Und da übrigens als Tipp, die Alternative zum Apple Store ist in der Regel auch Cyberport. Zum Beispiel. Oder Gravis, genau. Ja. Oder wir haben auch den Tipp bekommen, beim Mediamarkt soll es die auch geben, haben wir auch gleich gegoogelt, aber war gleich 30 Euro teurer. Noch teurer als bei Apple. Das fand ich eine Flashlight. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, das ist leider so gewesen. Aber egal, wir wollen ja hier keine Apple-Show draus machen. Aber warte, ich habe zu Dubai noch eine Frage. Also hast du, wenn ich, warte ganz kurz, ich zeige in die Kamera mal den. Hast du die Dubai-Schokolade gekauft? Nein, zeige ich nur mal den Stecker für die Leute, die interessiert sind. Wie du sagst, drei flache Pins. Mhm. Angerichtet wie ein T. So. Genau. Oder ein Dreieck. So. Dubai-Schokolade, ja. Hast du eine gekauft? Nee, also ich habe Fragezeichen, weil mir ist dieses Wort Dubai-Schokolade kürzlich auch in einer der Schlagzeilen, die mir um die Ohren geflogen sind im Internet, vor die Füße gefallen. Und das klang nach irgendwas Gutem. Social-Media-Trend. Und ich habe keine Ahnung, was es ist. Das ist nur gehypt. Es kommt, wie gesagt, aus Dubai. Ist unsäglich teuer. Ist es Schokolade? Es ist eine Schokolade. Es soll eine besonders gute Schokolade sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Was macht die jetzt aus? Nur die Mischung und der Geschmack oder auch das Format? Ja, das ist in der heutigen Zeit so, wenn ein TikToker so eine Schokolade vorstellt, dann wollen das alle haben. Mehr steckt da eigentlich nicht hinter. Okay. Na, also das heißt, sie ist nicht besonders, außer dass sie aus Dubai kommt? Genau. Und die es gibt deutsche Geschäfte, die sowas verkaufen? Ja, es gibt eine Firma, die jetzt die Tage eine begrenzte Stückzahl verkauft importiert. Hat. Importiert. Genau. Und da hat man dann auch gelesen in den Medien, dass dann nachts um eins schon die ersten da standen, um morgens Schokolade. Früher waren es Sneaker, heute sind es Schokoladen. Ja. Ich sag euch ganz im Vertrauen, als Wertanlage ist beides nicht geeignet, denn das eine wird totgetrampelt und das andere aufgefressen. Ja, was ist, könnt ihr euch jetzt selbst ausmachen. Also in meiner Jugend war es noch der Aldi-PC, wo man sich früher angestellt hat. Ne? Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, aber die Zeiten sind ja auch schon lange vorbei. Also ja. Und wie gesagt, der Tag ging weiter dann. Wir haben dann die Gegend um den Kudamm unsicher gemacht, sind viel spazieren gegangen, wollten eigentlich in der Ausstellung, die hatte leider zu. Was für ein Thema? So Kunst. So Kunst, das klingt ganz schön abfällig. Nein, irgendwie so eine Bildergalerie auch. Okay. Und das klang eigentlich ganz spannend. Aber hast du keinen Titel? Den Titel kann ich dir leider nicht sagen, nein. Ja, es gibt ja in Berlin einige Kunstgalerien. Ja. Da habe ich schon von gehört. Es müssen Tausende sein. Es ist wirklich viel. Es gab nämlich irgendwann in diesem Jahr, das ist einfach zu sagen, weil wir jetzt Dezember haben, ich wollte nicht mehr auf Monat festlegen. Wir haben erst irgendwann November, René. Man sieht es auch bei dir. Ach ja, stimmt. Im Gesicht. Irgendwann in diesem Jahr war nämlich ein berlinweites Event gewesen, wo Galerien halt offen hatten. Da gab es dann auch so eine App runterzuladen, in der du dann gucken konntest, wo Galerien sind. Und dann konntest du da hingehen und konntest halt gucken, glotzen und kaufen. Ja. Also ich meine, die Frage ist ja, das zählt ja zum Thema Kultur. Wann hat man zuletzt Kultur erlebt? Also egal, ob man jetzt mal im Museum war oder vielleicht in einer Galerie. War bei dir ja offenbar nicht an diesem Tag? Leider nicht, nee. Aber Stefan, du hast doch jeden Tag Kultur, wenn du den Fernseher anmachst. Ja, er meinte ja mehr so intellektuelle Kultur. Wenn man es so sagen will, schon. Obwohl so ein Bild bringt einen jetzt auch nicht geistig weiter. Dann muss einfach mal Arte gucken im Fernsehen. Sagt man wieder hochgeistige Kultur? Genau. Ja. Also Arte, da hat Marc recht, gucke ich ab und zu mal, wirklich. Mhm. Aber auch ein guter Punkt, in meinem Urlaub, ich habe den Fernseher sehr selten angehabt. Das passt gar nicht und zu dir. Und auch den Computer. Aber ohne Videotext weißt du doch gar nicht, wie das Wetter draußen ist. Aber ja, Videotext, genau. Stefan hat in deinem Urlaub hat den Videotext nicht, glaube ich, nicht losgelassen. Ich fand deinen Tipp ganz gut. Ich weiß gar nicht, ich habe mir ein Datum aufgeschrieben. Heute ist der 13. Hatte ich gesagt, November. Genau. Am 18. November schaffen unsere Hörer den 18. November noch? Am 18. November kommt die Sendung raus. Heute, am 25. November und am 2. Dezember ist auf dem ARD-Videotext, DDR. Ja, das ist ja schon. Ist das auf der Startseite? Nein, das ist ein extra Magazin. Ach, eine extra Tafel. Ja. Und da kann man aber News, das fand ich ganz cool, aus genau dieser Zeit lesen, wo vor 35 Jahren die Mauer gefallen ist. Weil das hat nämlich jemand damals auf seinem Videorekorder aufgenommen, ein paar Sendungen, und da konnte man die Videotextseiten dann rekonstruieren. Ah, sehr cool. Und die hat man jetzt dort veröffentlicht. Das ist so geil. Ein Videorekorder angeworfen und dann hat er durch den Videotext gesurft. Weil jetzt kommt René sein Fachwissen, weil, was ist damit aufgezeichnet? Was, mit dem Videotext? Ich weiß, wo der Videotext sich versteckt. Genau, in der Austauschlücke. Ja. Richtig. Kennen wir ja inzwischen. Die Austauschlücke. Die ist so groß, da passt der komplette Videotext drauf. Mittlerweile digital, genau. So, und jetzt muss man sich nur noch klar darüber werden, für die, die das Thema in den letzten Podcast-Folgen nicht verfolgt haben. Das Fernsehbild ist eine lange Linie und an einer Stelle, zeilenweise, frequenzbedingt, ist ein Loch, und in diesem Loch ist der Videotext. Und da hat sich mal einer gefunden, der gesagt hat, das Loch können wir doch noch mit Informationen stoppen. Da verstecken wir das Internet der 70er. So ist es, ja. Von wann ist der Videotext, weißt du es? 1980. Hey, du bist so eine Maschine, was das angeht. Ja. Das Internet, das Internet der 80er. So ist es. Stefan hatte schon, als er noch Kleinkind war, Internet. Okay. Ja, also in dem Sinne möchte ich auch mal Grüße ausrichten an Maria, Sarah, Emily und an die ganzen Volleyballvereine, weil ich war natürlich auch viel beim Volleyball. Wie gesagt, viel Essen war ich in der Hermannstraße. Die Gegend haben wir auch unsicher gemacht. Hermannstraße. Hm. Also auch mal ein bisschen von Berlin gesehen. Vielen Dank, dass ihr mich nicht mit einem Besuch beehrt habt. Weil du bist ja ständig bei mir in der Gegend. Ja, ich hatte zu tun mit dem. Allerdings, ihr seid quasi Berufsnachbarn, ne? Berufsnachbarn? Nein. Nee. Nein. Ich wohne da in der Nähe von der Hermannstraße. Ach so, also ich meinte ausnahmsweise einmal da und hätte gerne mal vorbeischauen können. Ich war jetzt völlig beruflich, dachte ich, könnte er dich ja mal besuchen. Ach so, wir sind quasi. Ja. Das haben wir uns eigentlich auch schon mal vorgenommen, dass wir irgendwie jeden mal zum Mittagessen. Ey, ihr könnt ja mal tauschen. Wie? Nein, das möchte ich nicht. Na, du arbeitest bei ihm im Büro? Das möchte mein Chef auch nicht. Viele Grüße an deinen Chef. Ja. Der auch schon dich mal reinhört. Und dieses Lied ist nur für ihn. Genau. Bevor romantische Gefühle aufkommen, ich möchte ganz kurz dazwischen grätschen. Ja. Du kannst gleich weiter erzählen von deinem Urlaub, nur um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja. Ich war nicht im Urlaub, aber ich bin Bus gefahren neulich. Ui. Das ist ja wie Urlaub. Da höre ich jetzt aufmerksam zu. Und vor mir stieg jemand ein, der hatte einen Hund im Schlepptau und der Hund hatte eine blaue Weste an und sah aus wie vom THW. Der Hund, also richtig so eine... Technisches Hilfswerk. Ich habe es gewusst, dass wir diese Abkürzung auch noch erklären. Ich hasse Ja, also auf jeden Fall so eine militärische Weste, aber halt in dieser blauen Farbe, so ein bisschen auch mit Akzenten in Gelb. Also es sah nach irgendwas Wichtigem aus. Und der Hund hatte tatsächlich einen so einen Stoffmagnet. Ein Stoffmagnet. Wie heißt das? Eine Klette. Ja, Klett-Emblem. auf der Weste drauf. Mann, wie man beim Militär auch hat. Im Klett, genau. Da stand Stoff. K9 drauf. Nee, da stand nicht K9 drauf, da stand drauf medizinischer Assistenzhund. Ah. Ja, und das hat mich natürlich... Komischer Name für ein Tier, aber okay. Ja, pass auf, es wird noch komischer, weil das ist natürlich nicht der offizielle Name des Tiers gewesen. Okay. Er hatte noch einen weiteren Klett... Verschlussschriftzug aufgeklebt auf seiner Weste. Da stand, jetzt wird es kompliziert, Krampfanfall-Warnhund. Ja. Und also langes Wort. Also ich habe wirklich, ich bin eben fast auf Fell gekrochen, um den Namen zu lesen. Mhm. Ich habe mal im Internet geguckt, es gibt noch ein kürzeres deutsches Wort dafür. Epilepsiehund. Epilepsie. Oh ja, Epilepsie ist eine Epilepsie. Ja. Epilepsie. Ja. Epilepsie. Epilepsiehund. Jetzt nicht, dass man denkt, der Hund hat epileptische Anfälle. Ganz im Gegenteil. Der Hund. Der spürt das. Der kann davor warnen. Achso, sorry, der heißt Epilepsiewarnhund. Der heißt ja nicht nur Epilepsiehund, sondern Epilepsiewarnhund. Genau, und der kann, und das finde ich total krass, nachdem ich mich bei Wikipedia durch den kurzen Artikel gekämpft habe, der kann vor einem epileptischen Anfall warnen. Ja. Und zwar seinen Besitzer. Und das 2 bis 5 Minuten vorher. Ja. Was erstaunlich ist, woran auch immer der das festmacht, man weiß es nicht. Vermutlich am Körpergeruch. Ja, ja, nee, sie haben gesagt, Sauerstoffgehalt, da passiert irgendwas mit dem Sauerstoffgehalt. Und der Hund, wenn der das merkt. Der erschnüffelt das, der riecht. Genau, und wenn der das merkt, dann gibt er ein Zeichen in irgendeiner Form. Ich glaube, was ich gelesen habe, war, der leckt dem Besitzer dann im Gesicht rum, was ich mir jetzt nicht so genau vorstellen kann, aber in irgendeiner Form wird er sich bemerkbar machen. Ja. Und dann ist der Hund wohl auch darauf trainiert, dass er den Menschen davor schützt, irgendwo runterzufallen, irgendwo gegenzulaufen. Fängt ihn auf, sozusagen. Ja. Nee, der wird sich in den Weg stellen oder so. Wenn das aber ich landet. Und der, ich glaube, der. Der Hund versucht das zu verhindern. Ja, klar, aber geht ja nicht. Wieso? Irgendwann, er kann doch sperren, er kann da blockieren oder keine Ahnung. Also der Hund ist auf irgendwas trainiert zusätzlich noch, was Sicherheit gibt. Er würde da schon Rabatz machen, dass das verhindert wird. Und der Besitzer hat wohl, so habe ich von jemandem gehört, der das Thema kannte, der Besitzer legt sich dann nur einfach auf den Boden, damit nichts passiert. Ja, und der Hund hat zusätzlich, habe ich gesehen, noch so ein kleines Notfallkit bei sich. Ich dachte erst, der Hund hätte ein Problem. Für die Ersthelfer. Ja, mit Sicherheit. Ja. Fand ich sehr interessant. Und vor allem dahingehend, dass völlig unklar ist, wie der Hund das macht. Hm. Dass es Dinge auf dieser Welt gibt, die wir trotz Mondbesuch noch nicht wissen. Ja, man kennt es ja auch von anderen Tieren, gerade bei Naturereignissen, ne? Dass die so ein Gewitter spüren. Richtig, irgendwie so. Ne? Und Tiefdruckgebiete, wo die den Druck vorher schon merken. Ja. Genau, und so wird es ja bei dem Mensch dann auch irgendwie sein, dass Das erinnert mich an eine der neuesten Folgen von unserem befreundeten Podcast. Alle Podcasts da draußen sind befreundet mit uns. Nicht alle. Nicht alle. Also, welcher zum Beispiel? Wir sind da sehr wählerisch. Ja. Das wäre mir neu. Freunde suchen wir uns also doch auch. Ich bin da sehr wählerisch. Sag mal mit wem wir befreundet Was sind. Was bisher geschah? Genau, von eigentlich Wondery und One Pot Wonder. Unser Lieblingspodcast. Ja, hören wir jede toll. Woche. Na, jedenfalls, da gibt es eine Doppelfolge zum Thema Pompeji. Pompeji? Ja. Pompeji, die römische Stadt, die durch den Ausbruch des Vesuvs 79 nach Christus verschüttet wurde. Und ich glaube, da war auch irgendwann die Rede davon, dass man sich ja die Tiere angeguckt hat. Mhm. Und da stimmt irgendwas nicht. Aber offensichtlich hat man nicht auf die Tiere gehört. Weil oder man wusste die Zeichen nicht zu deuten. Ich spoiler mal, da gab es ein paar Tote. Okay. Und zwar mehr als notwendig. Wer sich nicht erinnert, die kurze Geschichte, Vulkanausbruch, alles. Alles weg. Eine Soße. Ja, alles heiß. Ja. Naja, aber spannend, jetzt sind wir ja schon hier, haben wir ja so viele Bögen gedreht, gespannt. Und der Tag ist noch nicht vorbei, Stefan. Ich sag's dir, ja. Und es ist mir egal, dass draußen schon dunkel ist, jetzt ziehen wir durch. Da hast du recht, ne? Wie war es denn bei dir, Marc? Du bist jetzt wieder arbeiten und fleißig, bisschen angeschlagen, aber läuft. Naja, muss halt, wa? Muss halt, ja. Naja, also außerhalb von der Arbeit ist da einfach momentan nicht viel. Ich meine, in den letzten zwei Wochen ist ja wenig passiert auch in der Welt, oder? Da gucken wir uns alle an. Ich weiß genau von den wenigen Sachen, die passiert sind, meinst, aber sie waren also sehr, sehr einschlägig. Ich sag mal, gut, dass ich Urlaub hatte, ja. Aber ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mir ein bisschen was dazu angeguckt, aber irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen und dann Stefan, nimmt man die ganze Schlagzeile. Du ergehst dich wie immer nur in Andeutungen. Worum geht's? Naja, also der aufmerksame oder politisch interessierte. Du weißt nicht, wann die Leute das hören. Richtig, das muss man ja dazu sagen, ne, in diesem Podcast. Also wir haben gesagt, November 2024. Sag's ganz konkret, worum geht's? Was hat dich am meisten bewegt im November 2024 bisher? Es gibt einen neuen Kastanien-WM-Weltmeister. Ja. Man kann mit ihm keinen Podcast machen. Er ist für vieles zu gebrauchen, aber Podcast ist nicht gerade eine deiner Stärken. Ja, siehst du, erzähle ich euch gleich. Gibt's wirklich? Habe ich vorbereitet? Nein, natürlich. Wahl in Amerika, Donald Trump hat gewonnen. Und natürlich. Zum Glück geht nur zweimal. Marc möchte wissen, was er gewonnen hat. Ja, bitte nicht wieder wählen. Nee, Marc möchte. Er ist Präsident der USA geworden. Richtig. Du wolltest noch einen Kommentar gerade abgeben? Nein. Da gab es noch bestimmt mehr Sachen, die dir aufgefallen sind in den letzten zwei Wochen, die du jetzt mal explizit benennen wolltest. Und an diesem Tag, wo der amerikanische Präsident gewählt wurde, kommt natürlich die deutsche Politik und grätscht dazwischen. Und Was ist passiert? Das müsst ihr rausfinden. Unser Bundeskanzler hat einen Minister entlassen. Welchen denn? Und? Sag mal, muss man dir alles aus der Nase ziehen oder brauchst du eine Schelle? Oder? Nein. Was ist los mit dir? Ich glaube, wollte ich jetzt. Warum machst du es denn nicht? Weißt du es nicht? Therapiegespräch anhören. Genau, wie so ein Ehegespräch, ne? Nein, Therapiegespräch. Aber ich verstehe nicht, warum du mal minutenlang drum sagst. Damit es eine einfach. Überraschung wird. Genau, ich finde es cool, wie man Marc so anstacheln kann, dass er immer wieder drauf einfällt. Also, ich habe es verstanden, Stefan. Ich fasse es kurz zusammen, was Stefan gerade erzählt hat. Ja. Stefan hat uns davon berichtet, dass die Vereinigten Amerikanischen Emirate. Jetzt wird es besser. Jetzt hat die Sendung angefangen. Den Rest vorher können wir rausschneiden. Jetzt geht's los. Die Vereinigten Arabischen mit V Amerikaner. Vereinigte Staaten von Amerika, VSA. United States of America haben einen neuen alten Präsidenten, Donald Trump. Zu aller Welt Überraschung natürlich, weil man hat gerätselt, wird das denn nochmal passieren? Mhm. Und die Amerikaner sind zuverlässig. Es ist nochmal passiert. Und zeitgleich, ich guckte übrigens an diesem Tag gerade Aktenzeichen XY, was erstmal eine Stunde verschoben war, wegen der Vorberichterstattung. Nur deswegen weiß ich, was da passiert ist. Mhm. Und nach 20 Minuten geht auf einmal der Fernseher aus. Nein, Herr Zerne übergibt sich an die Nachrichtenredaktion. Breaking und ich denke, News. Okay, vielleicht haben sie sich verzählt. Mhm. Nein, der Bundeskanzler Scholz tritt vors Volk. Und ich denke mir, okay, Will er jetzt ein paar Worte an den Präsidenten der Vereinigten Staaten richten? Aber nein, er verkündete eine Kündigung. Und zwar die des Finanzministers Patrick Lindner. Heißt er nicht? Nee, Patrick Lindner ist der gesungen hat. Christian. Du, Mathe und Politik ist nicht so René sein. Ja, da konnte ich mir nur an 5 Daumen abzählen, dass das nicht stimmt. Ja. Er hat einfach den Finanzminister gefeuert. Ja. So muss man es einfach sagen. Und das fand ich schon ziemlich krass. Also wenn jemand das Fernsehprogramm im Öffentlich-Rechtlichen unterbricht und dann auch noch so eine Cash-Cow wie Aktenzeichen XY, kurz die Übersetzung zu Cash-Cow, Geld-Kuh, nur weil du so komisch geguckt hast. Der Apfelladen, ja, das ist schon lange keine Cash-Cow mehr. Ja, aber quotentechnisch ist das schon eine Cash-Cow. Aber ein alter Moderator ist gestorben, ne, von Aktenzeichen XY. Nein, nicht ja. Doch, der letzte, Peter Nendetzky aus Österreich, der ist tot. Das weißt du gar nicht, René? Peter wer? Ne, das ist ein älterer, der ist schon lange. Ja, die waren alle alt. Ja, aber nicht die René noch kennen. Ich dachte, nach Eddie kam niemand anders. Eduard Zimmermann, meine ich natürlich. Eduard Zimmermann, und der hat ja immer mit zwei anderen zusammenarbeitet. Ah, René, nächstes Mal schicke ich dir die Meldung. Ja, an der Stelle Empfehlung, Doku. Konrad Tönz war Eduard der zweite, und Peter Nederzky, glaube ich, hieß der, war der dritte Mann aus Österreich. Wir suchen den Link zur Doku von Eduard Zimmermann raus. Okay. Müsste auf YouTube laufen. Auf keinen Fall werde ich das. Nee, ist sehr, sehr, sehr, sehr interessant, das weil ich will nicht spoilern, aber man nannte ihn auch Gauner-Ede oder so. Okay. Ja, mehr dazu in den Show Notes. Aber wir waren ja beim Bundeskanzler. Ja. Also habt ihr auch den Eindruck, dass ihr ihn so noch nie erlebt habt? So ich kenne ihn nicht gut genug, um zu wissen, wie er so ist. Aber ja, so habe ich ihn noch nicht erlebt. Genau, ne? Also ich fand das ziemlich krass. Ja. Also bevor man mir den Arm versaut mit einer Unterbrechung von Aktenzeichen XY, da muss schon ordentlich was vorgefallen sein. Der Lindner und der Scholz haben aufeinander eingedroschen, wie es für sie beide völlig untypisch ist. Aber es ist natürlich auch dem Anlass geschuldet, weil der Scholz setzt den Lindner quasi vor die Tür und sagt, du bist hier mit deines Amtes enthoben, und das hat weitreichende Konsequenzen. Damit nimmt er natürlich billigend in Kauf, dass der Christian Lindner, der nicht nur Finanzminister ist, sondern eben auch noch, was ist er, Fraktionschef der FDP, Parteivorsitzender und sowas in der Richtung, also auf jeden Fall der Chef der FDP. Ja. Und wenn der denn geht, dann heißt es natürlich, dass der Rest der FDP ihm dann quasi folgt, und damit... So war es ja auch, ja. Musst du ein paar neue Minister benennen, aber nicht nur das. Die FDP als Partei, als solches, wird dann natürlich die Regierung bei allen Abstimmungen im Bundestag nicht mehr unterstützen. Das heißt, der Regierung fehlt die Mehrheit im Parlament. Es kommt zu einer Minderheitenregierung. Genau, und... Das kommt ja noch dazu, deswegen das Thema Vertrauensfrage, ne, die jetzt kommt, und einen Neuwahltermin gibt es ja auch schon. Wieso Vertrauensfrage? Ne, die stellt er noch vor Weihnachten, der Herr Scholz. Ich finde es, also ja, so richtig durchgesehen habe ich auch nicht, weil die reden jetzt schon vom Wahltermin und erst irgendwie Vertrauensfrage. Also da bin ich politisch ehrlich gesagt auch ein bisschen... Das ist keine politische Sache, das ist eine Verfahrensfrage. Ja, na klar, also das Gesetz sieht einfach die Vertrauensfrage als das gängigste Mittel an, um Neuwahlen einzuleiten. Also theoretisch kann man doch einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß jetzt hin, und dann geht der Kanzler irgendwie zum Bundespräsidenten und sagt, du löst den ganzen Laden hier auf und mach Neuwahlen. Oder aber man versucht eben einen geordneten Rückzug, und das ist üblicherweise über das Stellen der Vertrauensfrage, weil das natürlich auch immer noch die Möglichkeit bietet, dass sich bisher in der Opposition befindliche Kräfte vielleicht doch noch dazu entschließen, diese Minderheitenregierung doch noch aktiv zu unterstützen. Das heißt, bei der Vertrauensfrage würde dem Kanzler das Vertrauen ausgesprochen werden. Das ist das Zeichen dafür, dass die Opposition quasi mitregieren möchte. Und dann gäbe es keine Neuwahlen. Aber das ist eben eine rein theoretische Möglichkeit. Das hatte ich nämlich neulich auch im Gespräch mit einem Kumpel, wo wir uns auch gefragt haben, was wär doch jetzt eigentlich ein Gag, wenn diese Vertrauensfrage, ja, ist positiv, negativ, also so ausfällt, dass ihm das Vertrauen ausgesprochen wird, dann gäbe es ja eigentlich keine Neuwahl. Das ist richtig. Dann kann er weiter regieren, weil er ja dann eine Mehrheit hat. Wisst ihr, was ich bei dem ganzen Thema nicht verstehe? Wenn ich Herrn Scholz, der mir die Aktenzeichen XY-Sendung unterbrochen hat, richtig verstanden habe. Und das sollten wir noch 2-3 Mal erwähnen. Ja. Da musste in der Mediathek nachgucken. Die wurde ja dann einfach, die war ja live, musste dann nachaufgezeichnet werden. Na klar. Der Rest, egal. Er hatte sowas gesagt wie, dass der Finanzminister Christian Lindner nicht so gehandelt hat, wie er das wollte. Und das ist, was ich nicht verstehe, das war jetzt einfach erklärt für einen Vierjährigen. Ja, genau. Er hat nicht das gemacht, was. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn man, also was für Strukturen herrschen denn da, dass man sich auf eine Sache einigt und dann einer nicht mitspielt? Also gerade in der Regierung, da würde ich doch, also die sprechen die sich nicht ab, die sprechen sich doch ab, oder? Natürlich sprechen die sich ab, aber ich habe etwas abgesprochen und dann ändern sich aber die Vorzeichen. Und der Finanzminister muss natürlich dynamisch darauf reagieren. Aber der Finanzminister entscheidet das, ohne dass irgendjemand anders Mitspracherecht hat? Nein. Aber was ist dann Olaf Scholz sein Problem? Dann muss ja irgendjemand, muss doch legitimiert haben, dass Herr Lindner das getan hat, was er getan hat. Es geht, glaube ich, darum, ob Entscheidungen mitgetragen werden und ob jemand konstruktiv mit an dem Strang zieht, auf dem der Rest sich dann irgendwie geeinigt aber hat. Und der Christian Lindner hat offensichtlich andere Vorstellungen davon gehabt. Ja, aber das ist ja in der Demokratie erstmal prinzipiell okay, weil ich erwarte richtig, ja von einem... Richtig, aber man einigt sich dann und tritt dann gemeinsam vor die Kameras und sagt, wir haben uns darauf geeinigt. Und sie konnten sich genau. Einfach nicht mehr einigen. Darum ging es. Ich erwarte schon von einem Menschen der FDP, dass er das tut, was ich von der FDP erwarte. Genauso wie ich von jemandem, der bei den Grünen ist, erwarte, dass er das tut, was ich von einem Grünen erwarte. Nicht ganz. Und dann erwarte ich natürlich, wenn zwei Parteien, die sehr unterschiedlich sind, miteinander regieren, dass die einen Konsens finden, und das den ist, beschließen genau, und den dann umsetzen. Genau. Also das Erste, was du gesagt hast, die FDP soll sich verhalten wie die FDP und die Grünen wie die Grünen, dann gäbe es keine Koalition, weil eigentlich sind ihre Interessen zum Teil... Ja, aber man kann sich ja entgegenkommen, man kann ja Kompromisse finden. Und dieser Kompromiss genau ist ja der Mix. Genau. Und, ne? Und wenn, aber ich habe Olli jetzt so verstanden, dass er... Olli, der Olaf. Der Olli. Wir nennen ihn nicht Olli. Nee? Olli ist die Kurzform für Oliver. Wir nennen ihn O für Olaf. O ist die Kurzform von Olaf. Ich hatte das Gefühl, dass O nicht zu viel, also das O, was Scholzi. Ihm abgesprochen Nenni hat. Scholzi ist die Kurzform. Und Lindy hat einfach komplett das Scholzi. Gegenteil getan. Nein, also für mich kam das auch so rüber wie so eine kleine Schlammschlacht. Ne? Das absolut. Olaf Scholz tritt vor die Kamera, zieht über ihn ab und dann geht Lindner vor die Kamera und verteidigt sich. Also ja, das ist, ich weiß nicht, will man sich das alles antun? Na gut, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber das hat uns in den letzten Wochen bewegt, weil das deine Frage ja war. Genau, ja. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Also wir wollen. Kannst du vielleicht eine Andeutung machen, wie es weitergehen könnte? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es bald wissen, ob wir wählen. Ich finde es auch schwierig, weil natürlich Neuwahlen können ein gutes Mittel sein, aber die Frage ist ja, wird es besser nach den Neuwahlen? Anders. Anders, genau. Anders wird es. Anders muss nicht besser heißen. Nein, ich glaube, viel wird sich nicht ändern. Genau. Das ist einfach, die Parteienlandschaft auch nicht her. Ne? So, wir verabschieden mal kurz hier Ben und seinen Kollegen, weil wir haben es ja noch gar nicht gesagt, aber wer uns bei YouTube sieht, der hat schon erkannt, die schwarze Wand hinter Marc. Die schwarze Wand. Vor seinem gelben T-Shirt. Nee, hinter seinem gelben T-Shirt, natürlich. Genau, wir sind wieder bei René im Büro. Ja. Völlig irrelevant. Heute erklären wir euch den Unterschied zwischen davor und genau. Und nächste Woche drüber und runter. Genau. Ja, also lass uns ein bisschen Mathe und ein bisschen Politik. So. Ja, lass uns Politik. Ich habe das Stundenklingeln gehört. Der Unterricht ist vorbei. Genau. Politische Weltkunde haben wir hinter uns gebracht. Damit kommen wir zurück zum Hauptthema, nämlich wie Stefan seinen Urlaub verbracht hat. Na, mit politischer Bildung, wie es aussieht. Nein, unter anderem. Er hat sich hauptsächlich mit weiblicher Freundschaft getroffen. Nein, nicht nur mit weiblicher Freundschaft. Ich habe auch Kumpels getroffen. Ja, da sind wir ihm ja quasi ins Gespräch gegrätscht. Nein, das war schon okay. War alles gut. Hab ein paar neue Restaurants kennengelernt. Mehr. Ah, siehst du. Was hast du? Wen hast du kennengelernt? Nette Restaurants habe ich kennengelernt. Da möchten wir hast gerne. Hast du einen Tipp? Genau, wir möchten mehr darüber erfahren. Welche Restaurants, wo sind die? Ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, wie die heißen leider. Nein. Dann Sachen Stadtbezirk und die Richtung. Kudamm, ein kleines russisches Bistro mit hausgemachter Kost, also sehr lecker. Was gab es im Bistro? Gibt's da richtig hartes Mittagessen? Ja, sehr lecker. Hartes Mittagessen? Nein, Bistro hört sich so an wie... Richtig hartes Mittagessen. Weiß ich nicht, ein russisches Chleb und dazu ein bisschen Butter. Nee, da gab es verschiedene Speisungen. Rouladen gab es da, Gulasch gab es da. Klassische russische Nachspeise, eine Schale Zucker mit Sahne. Na, nein, das ist wahrscheinlich ein Vorurteil. Selbstverständlich ist das. Sehr gut. Und in der Hermannstraße, da waren wir bei einem Vietnamesisch-asiatisch. Du hast es gesehen in meinem Status, ne? Hast du Nein. Nein, hast du nicht, okay. Auch sehr lecker. Das ist aber da gibt es nur Vietnamesen. Ja, ich hatte gerade ganz kurz den Eindruck, ihr kommuniziert nur über eure Status miteinander. Ja, das macht Status man heute so. Ist der Status. Ein Status, zwei Status. Genau, ja. Die Mehrzahl von Status. Ich sage immer gerne, jeder mit seinem eigenen Status. Richtig. Das umgeht das Problem. Nein, also das ist eigentlich so unser Stammlokal dort, wenn wir uns in der Hermannstraße treffen. Auf welcher Höhe? Vom S-Bahnhof. Richtung Süden? Nee, ich würde sagen, das ist Richtung Norden. Würdest du sagen? Ja, genau. Erinnere eine Querstraße weiter und da ist es schon nicht weit weg. Ja, von dir möchte man sich auch gerne den Weg zum Bahnhof beschreiben lassen. Könnte Norden oder Süden sein, das sehen sie ja, dann schon. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, die Restaurants auch noch zu empfehlen, aber... Du musst doch einfach nur überlegen, ob, wenn du die Hermannstraße runterguckst, ob du dann direkt quasi ins Auge des geliebten Fernsehturms blickst oder eben nicht. Blickst du in den Fernsehturm, dann blickst du nach Norden. Dann war es eher Süden. Aha. Und dann kenne ich den Laden, der ist auf der linken Seite. Mhm. Und sehr zu empfehlen, war aber schon mal besser. Aha. Okay, hat der auch einen Namen? Ja. Der heißt? Keine Ahnung. Gut. Ich hab, das ist ein komischer Name, aber der heißt so. Wenn wir schon mal so mit Essen flexen, ich habe am Wochenende einen Döner gegessen für 5 Euro. Das ist äußerst preiswert heutzutage. Euro? Ja, und es gibt auch einen XL-Döner für 7 Euro. Und dann habe ich, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja okay, da war bestimmt die Dönertasche ein Brötchen. Nee, es war ein stinknormaler Döner, wie man es kennt. Das ist so ein Viertel immer, ne? Ja, ein Viertelfladenbrot. Ein Viertelfladenbrot war das. Und vollgemacht. Und dann fragte ich ihn so, was ist dann XL-Döner? Und er, ja, hättest du mir vorher sagen müssen. Ich sage, nee, was ist der Unterschied zum XL-Döner? Da ist mehr Fleisch drin. Und dachte ich so, echt? Weil also der Döner für 5 Euro. Ist die Fleisch ist schon voll. Also fleischreduzierte Variante. Ich sah danach aus wie eine Sau, wie es immer ist, wenn man Döner ist. Beim Döner halt, ne? Ja. Da viel übrigens, zu lernen du noch hast. Ja, Profi-Tipp ist beim Döner wirklich mit Besteck essen, also mit einer Gabel. Mhm. In der einen Hand die Tasche, in der anderen Hand die Gabel, dann ist ein bisschen entspannter. Es gibt jetzt, habe ich neulich gelesen, irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch so ein Social-Trend ist. Achso, falls Social ihr wissen wollt, wo ist. Das ist. Ja? Das ist im Südberlin, in der Hildburghauser Straße. Höhe... Westkampstraße. Sag mal den größeren S-Bahnhof in der Nähe. Das ist Lichterfelde, aber ich glaube nicht, dass man von Lichterfelde Süd dahin kommt. Nee, das ist zu weit von da. Man fährt mit dem M, also wenn ihr da unbedingt hin wollt, was ich wirklich empfehlen kann für den Preis. Das ist so zwischen Malteser Straße und ja, ich glaube, der M11er fährt dahin. Ja, ja. Und der X11er vielleicht hält der sogar auch dort. Ist ja ein Expressbus, der lässt ja immer ein bisschen was aus. Ja. Und also kannst du empfehlen oder hat der nach 5 Euro geschmeckt halt auch? Nee, ich war zweimal da gewesen. So gut, ich habe gedacht, das ist wieder 1989, die Mauer ist gefallen, ich habe meinen ersten Döner gegessen. War ja Wendewochenende vielleicht deswegen. Nein, Wendewochenende. Hier kriegen sie einen Wendedöner. Was für ein Quatsch. Wendedöner. Stefan. Ich habe den andersrum gegessen. Der Mauerfall. Mauerfall. Der trocken und außen. Es war doch Mauerfall-Wochenende. Nein, vielleicht haben sie es deswegen gemacht. Nein, ich habe nicht zum ersten Mal. Der Preis steht da fest. Achso, ist schon länger so, okay. Jetzt übrigens, wer sich jetzt gewundert hat, warum auf einmal Totenstille war, Marc hebt nur den Zeigefinger und der Raum ist ruhig. Ja. Bitteschön. Ja, so wie wir das geübt haben, jahrelang. Also, ich möchte gerne wissen, ob da Rotkohl mit im Döner war. Natürlich, selbstverständlich. Okay, und ich würde gerne wissen, war es frischer Rotkohl oder eingelegter? Also er ist nicht zum Beet gelaufen und hat den Rotkohl gezupft, von daher kann ich dir leider nicht sagen. Also er hat nicht gesuppt. Er hat nicht gesuppt. Genau. Also, okay, also ich würde sagen, genau, so ein Rotkohlkopf geschnitten. Okay. Hervorragend. Für 5 Euro so ein Viertelfladenbrot, also Döner in alter Normalgröße, mit einem frischen Rotkohl, würde ich uneingeschränkt empfehlen, obwohl ich ihn noch nicht gegessen habe, weil sowas suchst du heutzutage mit der nicht, Lupe. Meinst du nicht, dass es diese also das ist so, der Rotkohl sah so aus, wenn ich einen Rotkohl nehme und in Scheiben schneide, dann zerfällt er in dünne Streifen. Aber meinst du nicht, dass es sowas auch abgepackt in Tüten gibt? Ich habe ihn nicht gesehen, dass er in Rotkohl schneidet. Bei Salat wird so nicht mehr verkauft. Also der Döner meinst du, wird so nicht mehr verkauft, ganz diesen Rotkohl? Ja, das kann sein. Sondern die haben dann eben irgendwie einen eingelegten Rotkohl. Ich nehme an, weil er sich dann länger hält, länger frisch bleibt, keine Ahnung. Okay. Aber es ist eben so eine säuerliche Lorke. Und das beeinträchtigt natürlich irgendwie auch den Geschmack. Und dann klitsche ich schon. Nicht ja. immer zum Positiven. Und es wird gegebenenfalls auch ein bisschen feuchter. Klar. Auf der anderen Straßenseite übrigens dann die Foodbox, Curry Foodbox oder so. Ich weiß jetzt den originalen Namen nicht, aber ich glaube, wenn man nach Foodbox guckt, dann findet man das. Und da ist auch die Currywurst, fand ich auch günstig. Die lag bei irgendwas unter 3 Euro. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da ein Brotbrötchen bei ist oder so, ne? Aber mir erschienen die Preise da in der Ecke sehr human. Ich hatte heute auch fast einen Döner gegessen. Aber ich dachte, du hättest einen gegessen, als du reinkamst, hat es so gerochen. Nee. Als du reinkamst, hat es sehr verdächtig nach Döner gerochen. Nein, hab heute keinen gegessen. Ach, aber ja, muss ich auch mal wieder tun. Ich möchte dieses Gespräch an dieser Stelle nicht weiter vertiefen. Lass uns das Thema Also ich muss sagen, für mich war der Döner wirklich, ich habe jetzt, der letzte war vorige Woche und der davor war 2 Wochen vorher. Also vor 3 Wochen habe ich das erste Mal seit langem wieder so eine Dönertasche gegessen. Ich bin ja sonst immer auf den Dürüm ausgewichen oder auch türkische Pizza, wobei es ja da auch klare Unterschiede gibt, die sich auch nicht so eindeutig darlegen, ne? Also ich möchte mich dagegen verwehren, da Dönertasche zu sagen. Das ist einfach ein Döner. Ja, das ist ein Döner. Das ist ein Döner. So. Ich wollte nur dieses klassische Döner. Ja, ich verstehe schon, dass man die Unterscheidung machen möchte, denn zu einem Dürüm oder einem Döner in der türkischen Pizza. Aber ich möchte gerne versuchen, einen weiteren Begriff zu etablieren, nämlich der Dürüm-Döner, den nennen wir gemeinhin den Knüppel. Der okay, Knüppel. Und den Döner in der Fladenbrot, den nennt man gemeinhin Fleischkuchen, habe ich mir sagen lassen. Fleischkuchen? Echt? An dieser Stelle viele Grüße an Rudi. Ja. Okay. Ich hoffe, er hat mich nicht angelogen, dass ich mich hier zum Deppel mache. Ich bin nach wie vor bei der Dönerbox. Ja, die ist das hatten wir ja schon. Da fühle ich mich beschissen, weil die ist so winzig. Was? Genau, da ist ja gar nichts drin. Das ist ja kein Döner. Und was machst du mit der Verpackung? Genau, die kann man doch nicht mitessen. Ja. Oder isst du die mit? Du isst die mit. Das ist nicht du kannst es ruhig sagen. Nein, aber das ist doch lecker. Stefan isst die Verpackung mit. Wir wollen nicht fair mit. Sein, wir schneiden das einfach raus. Nicht, dass das den Eindruck erweckt, Stefan wäre nicht nachhaltig. Auf keinen Fall. Okay, aber jeder wie er will. Ja. Der eine mag den Döner. So, wie möchten Sie denn Ihren Döner? Ich hätte gerne eine Dönerbox, aber haben Sie vielleicht so Waffeln, wo man den reinfüllt? Können Sie mir den, ich hätte gerne eine Dönerbox, da machen Sie mir bitte so ein halbes Fladenbrot noch mit rein. Genau, so gezupft. Pulled Brötchen, Bread. Brötchen kann ich mir selber kaufen dazu. Pulled Bread in der Dönerbox. Ja. Döner. Das könnte was Neues werden. Ich sehe uns schon in irgendeiner Folge mal wieder in einem Dönerladen. Und ja, stimmt, es gab mal eine. Ich finde, wir sollten die Sendung hier sofort unterbrechen und einen Döner in die Bockhauser Straße fahren. Du hättest den Finger heben müssen. Ich will diesen Döner jetzt ausprobieren. Nein. Ich habe keine Kraft mehr, um den Finger zu heben. Ich brauche jetzt einen Döner. Gut. Wollen wir zum Hauptthema? Das Hauptthema hast du doch gedroppt. Ja, aber ich bin nicht vorbereitet. Du bist nicht vorbereitet? Überhaupt nicht. Na, das können wir auch schieben. Ist mir egal. Ich bin halb krank und musste viel arbeiten. Warte mal. Und außerhalb von zu Hause sich ein bisschen schonen und arbeiten, gab es ehrlich gesagt nichts. Bei 3 bitte ein Seufzer. 1, 2, 3. Oh. Ihr Idioten. Ja. Na, René, hast du denn irgendwas? Ich habe mich natürlich komplett darauf vorbereitet, auf das Thema. Das ist doch prima. Wir können doch auch über was anderes reden. Ja. Nein, ihr euch vorbereitet habt, dann kann ich da ruhig mitspielen. Was sagt denn die Uhr, Stefan? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Nö. Ist egal. Weil die hier scheint zu lügen. Ach so? Die sagt, das sind erst 20 Minuten. Du, keine Details, guck aufs Datum. Genau. Solange er noch aufnimmt, ist doch okay. Immer noch der 13.11., dann nehmen wir noch keine 24 Stunden auf und dann heißt es, weitermachen. Ich verstehe das System, aber es ist völlig irrelevant für unsere Sendung. Richtig, wir machen weiter. Ne? Verwirr mal die Zuschauer nicht. Pass auf, Habe ich dich eigentlich schon bewundert für deinen Oberlippenschnauzbart? Nein, hast du noch nicht. Überleg mal, warum. Mr. Mustache. Es ist wieder November. Da müssen November. Das ist so schlimm, ich muss das selber mal angucken. Ja, mach mal ein Foto. Nee, aber hat irgendjemand auf die Uhr geguckt? Hast du vielleicht eine Fotografie angefertigt? Nein, ich denke, wir sind jetzt bei... Oh Gott, der gute Herr denkt. Denkt an, wir haben ein bisschen verzögert angefangen, dadurch, dass wir noch ein Fußballspiel gucken mussten, weil euch das so wichtig war. Genau. Wer hat eigentlich gespielt? Ben gegen seinen Kollegen. Und vereinstechnisch? Das war irgendwas anderes. Ich denke, wir haben aufgenommen etwa 5:10, 5:45 so rum. Das heißt, wir haben jetzt 50 Minuten. Oh. Naja, das ist doch. Ich habe einen Trick angewendet. Ich hatte nämlich noch Notizen gemacht, sprich noch Witze für nachher rausgesucht. Hast du ein Foto gemacht? Und da sagt mir die App, wann ich hier das letzte Mal gespeichert habe. Ah, okay. Was für ein Lifehack. Krass. Ja. Gut. Ja, Stefan, wir müssen heute nicht über die Vergleichsportale sprechen, das können wir ein anderes Mal tun. Können wir jederzeit machen, genau. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, diese Sendung anzuhören, weil ihr werdet euch gut unterhalten fühlen. Nee, ihr werdet euch vor Informationen nicht retten können. Ja, definitiv. Weil wenn Marc schon ankündigt, dass es jetzt nicht geht mit dem Wissen, was er im Kopf hat. Ja, und wenn er erstmal wieder gesund ist. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht. Nein, lass uns über die Sachen reden, die wir eh schon verschoben haben. Ja. Haben wir das? Die Dinge des Jahres. Ach so, ne, ich hätte jetzt das, was ich vorhin schon angekündigt habe, was sehr Lustiges, die Kastanien-WM, die gibt es ja wirklich. Ja, los, Kastanien-WM, hau raus. Mach mal kurz und knapp. Ist, habe ich in einem anderen Podcast gehört und habe mir dann gleich mal im Internet die Schlagzeilen dazu rausgesucht. Kastanien-WM, Marc guckt ganz ungläubig, das gibt's wirklich. Nein. Und zwar, pass auf, das sind die World Conquer Championships, das sind die Kastanien-Weltmeisterschaften. Und die finden seit 1965 jeden zweiten Sonntag im Oktober statt. Und zwar? Wenn du nicht sofort mit ein paar Fakten rausrückst und uns erklärst, worum es sich dabei handelt und warum das spannend ist. Das Lustige kommt jetzt, genau. Wir reden von der englischen Grafschaft Northamptonshire. Northamptonshire. Richtig, kennst du, ne? Und das ist ganz einfach zu erklären. Es geht um Kastanien, das heißt, es werden Kastanien eingesammelt. Die werden an Schnüre gemacht. Den Fakt, mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Deswegen sage ich es ja nochmal, ne? Um euch zu überraschen. Mit echten Kastanien? Nein, genau. Also, es geht echt um Kastanien. Oder ist es so, dass die Kastanien eher als Symbol für etwas stehen? Nein. Oder als Metapher? Also, mehr als 2000 Rostkastanien mit einer Mindestbreite von 3 cm werden vor der WM eingesammelt. Mhm. Ja, dann das klingt schon nach Sport. Werden die von einer Jury durchbohrt und mit Schnüren versehen. Natürlich. So, dann ziehen die Teilnehmer, die stammen aus aller Welt, ne, die Kastanien blind aus einem Beutel und lassen die an den Schnüren gegeneinander schlagen. Das ist das Spiel. Und wessen Kastanie zuerst zerbricht, der hat verloren. Was? Wie kann so eine Kastanie zerbrechen? Naja. Was ich an dieser Stelle ja immer gern tue, ist auf YouTube gehen. Na, warte mal. Und mir entspannt ein Video. Mir entspannt ein Video anzugucken. Pass auf, du Katzenvideos anzugucken. Und jetzt kommt, da gab es nämlich einen Betrug. Oh, natürlich. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wie kann man denn bei einer Kastanien-WM betrügen? Na, du nimmst Knete, formst was wie eine Kastanie aussieht und malst das braun an. Genau. Oder ein Stück Blei. Ja, Marc, genau diese Richtung ist es, weil Metall oder ein Stein. Einem Kandidaten wurde vorgeworfen, dass er manipuliert hat. Er hat nämlich angeblich eine Stahlkastanie verwendet. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass derjenige. Sorry, wir unterbrechen die laufende Berichterstattung für einen kleinen Videoeinschub. Alle, die in der Lage sind, YouTube zu benutzen, sehen jetzt die Kastanien-WM in voller Aktion. Aber ihr könnt es euch natürlich auch selber angucken, weil es gibt ein einziges Video im ganzen Internet, was die Kastanien. Das glaube ich nicht. Das glaube ich und dieses Video nicht. Ist auch gerade mal eine Minute lang, also genau. Erwartet also, nicht zu viel. Pass auf, genau. Und das geht darum, dass der angeblich betrogen hat. Es ist ihm noch nicht nachgewiesen worden. Aber es ist doch bei dem Spiel völlig egal, weil da geht es ja nicht um das Spiel selber, da geht es auch nur um Saufen. Ich habe mir das Video angeguckt, das ist strunzlangweilig. Es geht da trifft man sich nur, damit man saufen kann. Ja, weil der betrogen hat, es war ein 82-jähriger Rentner, der hat zuletzt 1977 den Weltmeistertitel gehabt. Aber er hatte ihn. Er hatte ihn, ne? Und? Was hat er denn gemacht? Sorry, ich habe... Er hat eine Stahlkugel benutzt, genau. Als Kastanie getan. Aber ich denke, die Jury... Gut, dass du sagst. Sieglinde, 72, nein, mit ihm auf. Eng befreundet. Seine Affäre war in der Jury und hat diese Stahlkugel für ihn vorbereitet. Er hat auch mitgeholfen, die Kugeln da an den Seilen. Auch. Das ist nämlich das stimmt aus dem System nicht. Ja, richtig. Ne? Und das war eigentlich die ganze Geschichte. Also das ist so ein bisschen viral gegangen, ist es nicht. Aber ich fand es sehr witzig. Womit sich viral. Die Leute beschäftigen. Warte, ich habe auch so eine ähnliche Geschichte und zwar Oleg Bolek, Gewichtweltmeister. Du meinst Weltmeister im Gewicht heben. Ja, hat auch betrogen. Der hat nämlich 200.000 Kilo gehoben. Er hatte, in der Jury war er, er hat eine Styroporplatte genommen und hat die schwarz angemalt und hat da 200.000 draufgeschrieben. Wir haben ja auch schon beim Schach Skandale gehabt. So, ihr dürft jetzt raten, welche der beiden Geschichten stimmt. Stefans mit den Kastanien oder meine mit dem Gewichtheben? Also, was auch noch interessant ist, Marc hat das Ganze erfunden, diese Kastanien-WM. Ah nee, ich habe mich verlesen. Hier steht ursprünglich von Fischern erfunden, nicht von Fischer, von Fischern. Die Briten waren es, ne? Genau. Denn man suchte was, wenn das Wetter nicht so geil war. Und dann hat man... Da siehst du, was Langeweile mit Leuten macht. Genau. So ist die Kastanien-WM damals entstanden. Ein Glück gibt es jetzt Internet und man kann sich stundenlang irgendwelche Dashcam-Videos angucken. Ja, oder Angelvideos. Das ist aus einer Zeit, wo es noch kein Fernsehen gab. Heute richtig. Setzt man sich einfach schön in einen Pub oder irgendeine andere Wald- und Wiesenkneipe, macht die Glotze an und hilft sich ein paar Herrengedecke ein. Du, die Briten haben sich damit ja irgendwann auch gelangweilt. Und was haben sie gemacht? Baumstämme rumgeworfen. Richtig, richtig. Und die Schotten. 1976 war ein besonderes Jahr. Da gab es einen Rückschlag für die Kastanien-WM. Ja, weil es eine schlechte Kastanienernte gab. Richtig, genau. Marc, woher weißt du das? Du hast es heimlich gelesen. Das liegt auf der Hand. Marc kann eins und eins zusammenzählen. Da musste man sozusagen Nüsse, hat man dann aus Jersey eingeflogen und hat mit denen gespielt. Ja. Gut, lassen wir es dabei. Sehr interessant. Nein. Ja, aber ey, ganz ehrlich, ich habe jetzt was, womit ich angeben kann. Richtig. Weil niemand kennt die Kastanien-WM. Ja. Absolut niemand. Ja. Wir kennen sie jetzt. Wo habt ihr das zuerst gehört? Ja, wie immer bei irgendwas ist doch immer. Im meisten Berlin-Podcast, genau. Jetzt darfst du, René. Nee, ich hab nur Fragen. Du hast nur Fragen? Ja, du hattest neulich irgendwelche. Wollen wir diese Dinge des Jahres... Wollen wir die jetzt schon? Weil ihr hattet ja gesagt, es ist noch viel zu früh und ist ja noch gar nicht Weihnachten. Ja, wir müssen die Zeit jetzt irgendwie füllen. Ja, ich habe ja noch andere Themen. Dann. Oh, das ist heute meine Sendung. Ja, das ist dein Tag heute. Wie geil. Dein Tag. Ich dachte, ja, Marc erzählt von den Standorten seiner anderen Schreibtische. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so viel vorbereitet. Hat er vergessen, ihm geht es ja nicht so gut. Ne? Noch eine kuriose Meldung. Ein Mann aus Quickborn, Schleswig-Holstein, hat ja, sich... Ja, Mike Krüger. Ja, fiel mir dann auch ein. Kommt der aus Quickborn? Der kommt aus... Natürlich, okay, kennt man doch. Der hat sich bei Elster angemeldet, einen Zugang angemeldet, also für das Steuerding, und hat die Bestätigung 1700 Briefe gekriegt. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Da gab es 1700 Briefe bekommen? Ja, es gab einen Fehler in der entsprechenden Software. Was stand in den Briefen? Ja, das gleiche, der Freischaltcode. 1700 Mal der gleiche Brief. Hat er die alle an einem Tag bekommen? Ja. Ist das niemandem aufgefallen? Doch, den Postboten. Nein, wie Marc sagt, ein technischer Fehler. Denn das Ganze passierte während der Zeitumstellung. Und das hat wohl das System so ein bisschen... ins Schleudern gebracht. Fand ich eine kuriose Meldung. Ja, schlechtes Software programmiert. Ja. Das stimmt allerdings. Ja. Also hätte wenigstens irgendein Alarm mal hochschlagen können. Naja, so ist es halt. Genau. Ne? Was haben wir noch? Wann habt ihr... Aber mal ganz ehrlich, überleg mal, was das gekostet hat. Ja. Weil die Briefe wurden ja faktisch verschickt, nehme ich mal an. Ja, muss das der heißt, Porto zahlen. Da wurde schon Porto bezahlt. Und das Finanzamt nimmt das Porto aus welcher Kasse? Aus der Portokasse. Wahrscheinlich nicht. Ist, glaube ich, eine Abteilung des Staats, oder? Zahlen die Steuerzahler alle zusammen. Na, dann haben wir es uns ja gut geteilt. Dann geht's ja. Bei 1700 durch ein paar Millionen ist jetzt ist ja ein Witz. Naja. Ist ja ein Witz. Lass uns mal über Schule reden. Schule. Ist ja schon ein bisschen her bei euch. Das also Porto wird teurer übrigens. Ja, heute habe ich vorhin Ankündigung, auch normaler Brief irgendwie kostet den nächsten Euro. Auch richtig. 95 Cent, richtig ne? Geile das, Idee. Weil Stefan es noch nicht gesagt hat, ÖPNV wird auch teurer von 3,50 auf 3,80 es sei denn, man normalen hat normalen AB. Genau. Richtig. Aber das mit dem Porto kann ich voll verstehen. Ich würde zum Beispiel auch die SMS teurer machen. Benutzt ja kaum einer. Von daher hoch mit den Preisen. Ja, gut. Die meisten haben doch eh eine Flatrate. Ne? Vielleicht sollten sie mal überlegen, wie sie besseren Service anbieten, als dass sie die Preise hochsetzen. Also es wird ja einen Grund haben, nehme ich an. So ein Unternehmen will ja auch Gewinn erwirtschaften. Genau. Ja. Ist das vielleicht ein Zeichen, weil es kaum noch benutzt wird? Ja. Das ist natürlich auch ein Problem. Also, klar, eine technische Infrastruktur wird am Leben erhalten und sie amortisiert sich nicht mehr. wenn du sie zum bisherigen Preis anbietest. Also musst du sie verteuern, damit sich das unterm Strich wieder rechnet. Mhm. Also, ich glaube, Privatpersonen verschicken kaum Briefe, ne? Oder Postkarten oder sowas. Ja, kommt ja, das hatten wir auch schon mal thematisiert. Wann habt ihr euren letzten Brief verschickt? Na, ist nicht so lange her, aber war auch echt ein Sonderfall. Und vor allen Dingen nicht mit Briefmarke, sondern mit elektronischer Briefmarke. Wo man Buchstaben, so ein Hashtag. Na, ist ja quasi irgendeine elektronische, irgendein Code, der als Briefmarke gilt. Wird das auch teurer? Ne, das ist ja dasselbe Porto. War mir nicht so, als wenn es günstiger ist, wenn man das digital macht, als wenn man sich eine Briefmarke draufklebt? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Das glaube ich nämlich auch nicht. Nein, also das ist natürlich ein Medium. Der Torschütze geht. Ja, der vorhin gewonnen hat. Oh, das sollten wir doch nicht sagen. Das ist doch Ben. Ja. Oh, wenn der das Montagmorgen hört, diese Folge. Tja, Ben, einfach mal besser trainieren. Hättest du mal ein Tor geschossen. Wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen. Und für alle, die vor der Aufzeichnung nicht dabei waren, wir hatten hier leichte Überschneidungen mit unserem Aufzeichnungsort. Hier fand nämlich noch ein Fußballturnier statt, weswegen wir leicht verzögert starten konnten. Aber ein ganzes Fußballturnier mit. Ich habe noch nie so für jemanden gejubelt, nur dass er schnell ein Tor schießt. Richtig, richtig. Wir haben gesagt, die Post ist teurer geworden. Was noch? Nee, du wolltest ja noch. ÖPNV, ja. Zum Durchschnitt 7% teurer. Ja, richtig, wie du sagtest, Einzelfahrschein AB 350 auf 380. Das Deutschlandticket wird teurer. Die 350 sind ja auch gar nicht so lange her, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Also da geht es auch. 3 Jahre her. Ich habe eine neue Redewendung gelernt. Das geht schneller als, das steigt schneller als der Abopreis von Dazn. The Zone. Ja. Echt? Das soll schon was heißen. Nein, kennst du den Witz nicht? Das ist ein Meme. Also Background, The Zone hat mal 9 Euro im Monat gekostet und der aktuelle Preis liegt bei 44. Und deswegen sagt das Internet, wenn irgendetwas schnell steigt, es steigt schneller als der Abopreis von Dazn. Wohl wahr. The Zone. Ja, da steht immer D-A-Z-N. Ja, das ist das so. Ist Jugendsprache. Ja, muss man wissen, ne? Ja, muss man wissen. Ja. Nee, und was auch Neues in Berlin seit diesem Schuljahr, es gibt neue Regelungen fürs Schulschwänzen. Könnt ihr euch noch erinnern, ob ihr mal geschwänzt habt? Sicher. Okay, das kam wie gestern gewesen. Oh, das ist wahrscheinlich. Oder mal zu spät gekommen? Seid ihr öfter zu spät gekommen in der Schule? Ja. Kam schon mal vor. Oft. Ich möchte dazu nichts sagen, weil ich weiß nicht, ob es schon verjährt ist und ich möchte meine beruflichen Chancen nicht schmälern. Ja, und ihr habt ja auch Kinder im Haushalt, die hören vielleicht zu, oder? Das kommt noch dazu. Siehst du? Sondern ja kein. Aber dazu kann ich dir auch Infos geben, bevor du gleich die Details gibst. Oh ja, damit. Das ist tatsächlich ein Thema, was auch den Schülern und Eltern präsentiert wird. Mhm. Und der Hintergrund, bevor du gleich die harten Fakten nennst, die sind ja nicht viel. Ja. Der Hintergrund ist, dass eine Erziehungsmaßnahme sein soll, die dazu führen soll, dass vor allem größere Schüler, die relativ eigenständig über ihre Fehlzeiten entscheiden können, sich da ein bisschen am Riemen reißen. Ja. Und jetzt zu den Strafen. Also die Regeln sind ja ganz einfach, ne? Also zu spät kommen gilt als Schwänzen. Ja, ja. Das aber das wird in Stunden gemessen und dann in Fehltagen. Richtig. Das wird nämlich mathematisch auf einem sehr ausgefallenen Niveau geführt. Ja. Genau, weil sozusagen 6 Fehlstunden, also einmal zu spät kommen ist eine Fehlstunde. Ja. 6 Fehlstunden ist ein Fehltag. Ja. Und 2 Verspätungen hat man umsonst, inklusive. Ne? Also zweimal darfst du zu spät kommen. Das ist ein schöner Bonus. Kein Problem, genau. Höhere Gewalt ist natürlich Glatteis, Nahverkehr. Das wird geduldet. Aber höhere Gewalt ist doch auch, wenn ich meinen Körper nicht aus dem Bett kriege, oder? Naja, das ist, muss mal früh schlafen gehen. Ne? Also Fremdeinwirkung gilt. Genau. Nur. Und nach 5 unentschuldigte Fehltage, dann beginnt die nächste Stufe, das nächste Level sozusagen. Eskalation. Richtig, die nächste Eskalationsstufe, dann geht nämlich die Meldung an das Schulamt. Aber wann geht die Meldung an die Eltern? Das ist ja, was ich gerade gesagt habe, es gibt Situationen, wir reden da von der Abi-Phase, ja, da ist den Eltern das scheißegal. Das heißt, das System muss funktionieren ohne Eltern. Das war ja bei uns auch so. Aber du hast natürlich recht, ich nehme an, dass die Eltern unmittelbar informiert werden. Dafür gibt es ja entsprechende Schnittstellen, die heißen Elternabend, Elternsprechstunden. WhatsApp-Gruppen. Ja, also der Unterschied mit der neuen Regelung ist, dass bisher war es so, dass sofort dann das Jugendamt und die Schulpsychologen benachrichtigt oder informiert wurden. Die Polizei holt dich ab, wenn du ja nicht zur Schule gehst. Und das passiert nun später, weil das auch kritisiert wurde. Ne? Okay. Genau. In der Abi-Phase holt dich die Polizei nicht ab, weil du da keine Schulpflicht mehr hast. Ja, bis gut, zur 10. Ja. Klasse gilt die. Da hast du womöglich recht. Ja. Mag sein, das genau. Also das ist wohl jetzt der Unterschied in der neuen Regelung. Aber ich habe halt so drüber nachgedacht. Also das ist, ich meine, ich war ja ein guter Schüler, bin meist pünktlich gewesen. Hat mich ja nie betroffen. Also aus Lehrermund. Marc wollte mit den Augen. Zu Recht. Aus Lehrermund weiß ich, dass es offenbar von dieser ist das ein großes Gruppe Problem heutzutage. Sehr, von dieser Gruppe sehr befürwortet wird, da viel härter durchzugreifen. Ja, aber aber jetzt rechne mal ganz kurz aus. Wenn du du hast gesagt, eine zu spät kommen ist eine Stunde, ja. 6 Stunden sind ein Tag. Und 5 Tage ist Maximum. Jetzt 30 sag mir mal, Stunden. Bei 5 Tagen, wie oft hast du gerade ausgerechnet? 30. Ja, Mathe kann 30 Mal zu spät kommen. Ja. Nicht 30 Stunden, sondern 30 Mal zu spät kommen. Richtig. 30 Mal nach dem Klingeln den Raum betreten. Das ist eine Menge. Das schafft man in einem halben Jahr. Ja, wie viele Stunden hat man in der Woche? 30? Achso, jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn ich zur ersten Stunde zu spät komme und zur dritten auch wieder zu spät komme? Das ging aus dem Bericht nicht hervor. Ich glaube, das sind 2 Verspätungen. Weil es geht ja darum, dass du nicht pünktlich im Unterricht bist. Ja, egal wie. Ist 30 schon für Experten schnell zu erreichen, glaube ich. Ne? Also, ja, und wie du schon sagst. Für Deppen. Also gerade in der Oberstufe wird diese neue Regelung oder werden die Regeln so ein bisschen kritisiert, weil es ja halt so ein bisschen, du bist ja eigentlich mehr auf dich allein gestellt. Dann. Ja, trotzdem, man sollte sich ein bisschen committen zu dem, was man tut. Ja, denke ich nämlich auch. Ja. So ist es. Hartes Disziplin. Leben. Disziplin, ja. Hartes das Leben haben wir. Und wenn du hier nicht lernst in der Schule mit den neuen Regeln, ja, dann musst du eben zum Militär. Tut mir leid. Gibt's aber ja das auch nicht mehr. Ja nicht mehr ja. Eben. Das gibt's aber bald wieder. Das ist ja auch eine der neuen Meldungen, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Übrigens, in dem Zusammenhang, man nimmt ja ein bisschen Bundeswehr-Werbung wahr. Die Bundeswehr ist ja auf Instagram. Oh, ja. Hatten wir nicht darüber schon mal gesprochen? Mir kommt das Thema echt bekannt vor. Bundeswehr, Internet, Werbung. Ja, ja, doch, sehr, ja. Sehr viel. Also ist gerade wieder wahrnehmbar und es gibt ja Leute, die legen das in die Richtung aus, dass wir halt kurz vor dem Kriegseinsatz stehen und deswegen so viel Werbung ist. Ich glaube, das hängt ein bisschen auch damit zusammen, dass die Bundeswehr natürlich keinen Nachwuchs mehr hat. Eben. Die, ja, Mitgliederschwund, daran liegt es. Genau, hat weil nichts mit dem bevorstehenden Krieg zu tun. Ich glaube, die Wehrpflicht hat halt einige potenzielle Aspiranten zur Verfügung gestellt, die möglicherweise dann gesehen haben, oh, das wäre was für mich. Überleg mal, kein anderes Unternehmen hat so einen Nachwuchs gehabt wie die Bundeswehr. Also zumindest wurde dem Nachwuchs zugeführt. Oder der Nachwuchs wurde der Bundeswehr zugeführt durch die Wehrpflicht. Ne, das waren ja ein paar hundert, vielleicht war sogar dreistellig. Da waren genug Deppen dabei, die es nicht geschafft haben, da rumzukommen, auch wenn sie es gewollt hätten. Ach so, ja, das meinst du ja. Nee, also da, genau. Und jetzt, das ist ja komplett weggefallen. Also ich glaube, wenn man das gewohnt ist über Jahre, dass da regelmäßig so junges Volk zugeführt wird, wo vielleicht auch 90% wieder dann verschwinden. Aber ich glaube, da ist mehr hängen geblieben als heutzutage, wo du schon irgendwie selber auf die Idee kommen musst, weil du Counter-Strike oder irgendwas spielst, in diese Richtung gehen zu wollen. Ja, also die Zeichen sollte man jetzt nicht unbedingt falsch deuten. Vielleicht deuten wir sie auch falsch, aber auf jeden Fall gibt es dahinter in den Kulissen. Und du sagst, die Wehrpflicht wird wieder eingeführt. Ja, da gab es Meldungen. Deine Prognose, zu wann? Bald. Frühestmöglich, weil es gibt tatsächlich einige Leute, die befürchten, dass eine Kriegssituation sich in Kürze einstellen wird. Wir sind nicht verteidigungsfähig in dem Sinne. Du hast jetzt die Chance, einen Tipp abzugeben und dann können wir im Nachhinein sagen, du wusstest das schon 2024. Nee, da lege ich keinen Wert drauf. Okay. Ich lege eher Wert darauf, noch zu erwähnen, dass ich gelesen habe, dass die Bundeswehr diesbezüglich in einer schwierigen Situation ist, weil als der Karl Theodor zu Gutenberg. Von und zu. Nee. Als der die Wehrpflicht abgeschafft hat, hat er damit auch einen Teil der Infrastruktur irgendwie gleich mit lahmgelegt oder abgeschafft. Bundeskreiswehrersatz. Das meine ich nicht. Es geht um etwas, was man schon noch gebraucht hätte. Was jetzt einfach fehlt, das heißt, die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist wieder ein Riesenmoloch, das ist wieder kaum zu schaffen. Aber auch voll nachvollziehbar, weil wenn du irgendwas wegmachst, was ja so ein bisschen auch als blöde Pflicht, also ich habe mich nicht gefreut, zur Bundeswehr zu müssen. Mhm. Ne? Ich mich auch nicht, deswegen habe ich das ja auch nicht gemacht. Ich habe das gemacht. Du hast offenbar eine gute Ausrede gehabt. Ich hatte keine Ausrede, ich bin einfach zum Anwalt gegangen und der hat mich da rausgehauen. Ja, und da komme ich gleich zum nächsten Thema, was ich mich frage. Aber das erste Thema erstmal, jetzt sowas wieder einzuführen, erhöht muss natürlich aufbauen, die, ja. Also ja. Die Leute, die jetzt während der Wehrpflichtzeit daran gewöhnt waren, okay, das wird auf mich zukommen, nehmen das ja ganz anders, als wenn es jetzt heißt, plötzlich muss man. Braucht man nur mal Westberliner fragen, als die Mauer gefallen ist. Weil da hieß es nämlich plötzlich auch Wehrpflicht, was in den Zeiten vor dem Mauerfall nämlich, glaube ich, auch nicht gegeben war. Weil die Leute genau. Erst aus West-Berlin nach Westdeutschland zu schaffen, nicht so sinnvoll gewesen wäre. Somit war Berlin, glaube ich, West-Berlin ein wehrpflichtfreies Eldorado. So ist es. Gab's Ersatzdienst? Man wollte die Stadt mit der Insellage nicht noch künstlich entvölkern, indem man irgendwie die jungen Männer. Aber es war auch deportiert. Kein Ersatzdienst irgendwie gedacht. Ich habe keine Ahnung. Das ist, nee, weil das ich ja, weiß nicht, nee. Das ist ja. Nee, gab's nicht. Das ist ja geografie-rassistisch. Oder Geografie-Rassismus. Aus heutiger Sicht mag das so sein. Ja. Damals nannten wir das normal. Ja. Das war ein Berlin-Privileg, so wie die Berlin-Zulage also ich glaub, Berlin hatte, bei den Gehältern. Ich glaube, Berlin hatte viele Privilegien. Ja. Und jetzt haben wir unseren Berlin-Bezug, Gott sei Dank, auch ganz kurz wenigstens noch. Ne? Berlin hatte zum Beispiel auch, hatte auch ein Anti-Privileg. Ich habe gehört, als Berliner in den Urlaub zu fahren, war nicht so geil, weil du bist halt nicht einfach irgendwo hingekommen. Du musst die DDR durchqueren. Rausfliegen, ja. Nee, du also ich habe rausfliegen. Rausfliegen war ja kostenlos damals. Also ich habe von einem Westberliner. War damals günstiger als heute. Das stimmt wohl. Ich habe von einem Westberliner gehört, der hat gesagt, ihr Ossis, er hat es nicht negativ gemeint, wir benutzen dieses Wort auch nicht negativ, ihr Ossis habt's gut. Ihr konntet an die Ostsee fahren und wir waren in Berlin gefangen. Und wenn, dann musstest du durch die DDR, musstest dann diese Abgabe zahlen, dieses Pflichtumtausch, vielleicht auch ein Transfergeld. Aber Marc ist natürlich geflogen. Ja, klar. Die Privilegierten sind geflogen, ja. Wenn er nach weiß ich nicht wohin wollte, innerhalb von Deutschland, ist er geflogen. Das ist jetzt natürlich völlig, völlig verzerrte Darstellung. Man genau. Könnte auch sagen, irgendwie ihr seid, sagen wir so, irgendwie im ehemaligen Osten, da ist man bis nach Thüringen gekommen oder vielleicht mal bis an die Ostsee. Weiter. Und wir sind einfach in den Flieger gestiegen und einfach sind in Flieger an die Balearen irgendwie geflogen. Als hätte es nichts gekostet. Es gab doch bestimmt Berliner, auch damals nichts gekostet. Aber es gab bestimmt auch Berliner, die es sich nicht leisten konnten. Oder wurde Hartz IV erst nach der Wende erfunden? Ich bin nie geflogen als Kind und Jugendlicher. Es gab keinen Urlaub. Das Einzige, was wo warst du im Urlaub? Ich war überhaupt nicht im Urlaub als Kind und Jugendlicher. Aber das lag nicht daran, sondern es lag einfach daran, dass ich aus prekären Verhältnissen einfach diesbezüglich kam. Ja. Meine erste Reiseerfahrung hatte ich im zarten Alter von, ich glaube, 12 Jahren. Das waren dann so Verschickungsreisen vom Bezirksamt organisiert. Wo wurde man dahin verschickt? Und Moment, der Preis richtete sich danach nach dem Einkommen der Eltern. Ja. Und meine Mutter war alleinerziehend zu der Zeit und für die erste Verschickung, glaube ich, hat sie 89 Mark bezahlt und ich war 3 Wochen voll verpflegt weg. Mhm. Ja, 89 Mark waren damals aber auch andere 89 Mark als heute. Ja, richtig, aber es war selbst Mark. Für damals war es lächerlich wenig für 3 Wochen Urlaub voll verpflegt. Gut, aber war gefördert. Ja, eben, gerade, ja. Klar, darum geht es ja. Also ich glaube schon, ich weiß gar nicht, wie wir zu dem Thema jetzt kamen. Ich weiß es auch nicht. Im Zweifelsfall hat René sich die Brücke geschlagen. Überschlagen. Ja. Eigentlich wollte er was ganz anderes von mir. Ich wollte mich noch was fragen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Kann niemand zurückspulen? Ja, wir waren bei Reisen, bei Bundeswehr, bei Wehrpflicht. Ach ja, du wolltest wissen, wie ich um den Bundeswehr rumkam. Ja. Anwalt. Genau, die Sache mit dem Anwalt. Ich wollte sagen, es gibt noch ein anderes Problem, genau. Aber du kannst gerne die Anwaltsgeschichte erzählen. Dann sage ich kurz das andere Problem, weil vielleicht geht es in dieselbe Richtung. Wenn die Wehrpflicht jetzt wieder eingeführt wird, wir leben jetzt auch in einer moderneren Zeit als zu dem Zeitpunkt, wo sie entführt wurde, ausgeführt wurde. Abgeschafft wurde. Einführen, ausführen, okay, das scheint nicht miteinander zu tun zu haben. Auf jeden Fall, ich frage mich, wie dann dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit, heißt das so? wie das gehandhabt wird beim Thema Bundeswehr. Mensch, es gibt weiblich, es gibt keine Geschlechtergerechtigkeit dabei, aber sondern es gibt ein paar alte Gesetze, nach denen man sich da richtet. Und ja, die heißt irgendwie, Männer müssen, aber gibt müssen es gemustert und gegebenenfalls gezogen, ja, werden. Und bei Frauen ist das quasi auf freiwilliger Natur. Aber gibt es das Konzept Mann und Frau auf Rechtsebene und Rechte und so überhaupt noch? Ja. Also weil in allen Bereichen ist ja genau der gegenwärtige Trend. Ja, man müsste dieses Gesetz eben entsprechend anpassen. Die heutige Zeit ist das ja noch nicht passiert, ja, und deswegen, ja, gibt es da auch noch keine, okay, Gleichberechtigung. Das heißt, für den männlichen Nachwuchs da draußen stehen die Chancen gut, eine solide militärische Ausbildung zu erhalten demnächst. Hurra! Endlich. Ja. Und alle Männinnen, genau, können sich freiwillig zum Dienst an der Waffe melden. Warte, ich habe neulich, wie heißt der? Der heißt der Söder. Hat der Söder nicht gesagt, Markus Brüder, Söder. Brüderinnen? Brüder und Brüderinnen. Ja. Also okay, wir lassen uns einfach überraschen. Herrenloses Darmfahrrad. Ja, genau. Da haben wir es wieder. Ja. Das ist doch bestimmt in einem Buchtitel, Herrenloses Darmfahrrad. Bestimmt. Das klingt sehr gut. Bestimmt. Ja, dann lassen wir uns überraschen, was da passieren wird. Ich bin, richtig, sehr gespannt, wie das auf moderne Art und Weise gelöst wird. Genau. Was? Und jeder, der noch nicht war, wird müssen. Kannst du dir schon mal hinter deine Löffel schreiben? Ja. Ich kann mir den richtig gut mit so einer grünen Uniform vorstellen. Ja, kannst du gerne mal bei mir vorbeikommen, Probe anziehen. Ich habe meine gerade im Keller gefunden. Ach so? Na, ich bin gespannt, ja, wie die Altersgrenze da ist. Hast du schon mal was vom Reservistentum gehört? Ja, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mit 27 Jahren ein Entlassungsschreiben bekommen von der Bundeswehr. Dass die Sache erledigt ist. Wo mir mitgeteilt wurde, dass ich entreserviert wurde. Entreserviert. Ja, also es gibt da irgendwie, oder war es nicht mehr mit 24? Ich glaube, es kann sein, dass du da mit 24 war. Hm. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ja. Naja. Also, ich wusste gar nicht mehr, wie man so ein Gewehr hält. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, nur wenn man bei der Musterung qua durchgefallen ist, also ausgemustert wurde als T5, nur dann ist man davor gefeit, nicht irgendwann, nein, als Reservist eingezogen werden zu können. Weil erst dann ist deine Untauglichkeit für den Wehrdienst einwandfrei festgestellt. Bei anderen Leuten, zum Beispiel, die den Wehrdienst verweigert haben, obwohl, warte mal, Wehrdienst verweigert, nee, da bist du ja trotzdem gemustert worden. Ja. Also es kann, ja, wenn du noch nie gemustert wurdest, oder als, ja gut, dann bist du nicht. Dann können sie aber die Musterung quasi irgendwie noch nachholen. Hm. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Warten aber wir es mal. Du kannst ab, ja, dann immer noch zum Reservisten werden. Wie es bei dir ist, das kann, ja, ich nehme an, zu meiner Zeit wurde das alles von der Karteikarte geschrieben, dass die Tinte schon verblasst, man wird es nicht mehr lesen können. Ja. Da kennst du aber die Bürokratie geilen Deutschen schlecht. Meinst du, da hat einer abgetippt? Auf da gibt es ein Landesarchiv in Berlin, das war neulich in der Berliner Abendschau, höchst spannend. Da sind wann war das? 66 kam der John F. Kennedy nach Berlin, und da sind Wort für Wort ist das alles erfasst, und da ist auch erfasst, was denn der Brandt, der damalige Bürgermeister, der Willy Brandt, was der ihn fragen sollte, etc. und so weiter. Also solche Kleinigkeiten, da macht ihr mal keine Sorgen. Ich mache mir jetzt gerade Sorgen, weil ich wurde nach der Musterung tatsächlich von dem freundlichen Herrn vor der Deutschlandflagge sitzend an so einem großen Holzschreibtisch, wurde ich gefragt im Einzelgespräch, was danach stattfindet. Mhm. Wer die Musterung noch nicht erlebt hat, ist eine medizinische Untersuchung. Genau. Besonderen Handgriffen. Ich kann mich an keinen dieser besonderen Handgriffe hat erinnern. Er dir die Prostata abgetastet? Ich weiß es nicht. Entweder war ich traumatisiert oder es hat nicht stattgefunden. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, in dem Nachgespräch bot man mir an, Kampfschwimmer oder Fallschirmspringer zu werden. Ich habe bei beiden dankend abgelehnt und völlig irritiert. Aber es hieß, die Stellen sind schnell weg. Aber das hätte unser Land nicht weitergebracht, wenn René das geworden wäre. Nein, mich schon gar nicht, weil über 1,50 Meter beginnt bei mir die Höhenangst. Man sieht mich deswegen auch häufig sitzen, so wie jetzt. Deswegen haben wir dich auch hier am Tisch festgekettet. Ja. Deswegen bist du ja prädestiniert als Kampfschwimmer. Ja, das ist auch nicht so mein Medienwasser. Also ich kann schwimmen mit Schwimmflügeln. Nee, der schwimmt sogar in Milch. Ja. So ist das. Eieiei. Wenn man 20 Milky Way zu ihm ins Milchbad reinschmeißt, dann fühlt er sich der Pudel wohl. Ja, gut. Und dann wird das ein Torpedo. Mir fällt gerade noch, ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurück machen, zu der Schulpflicht noch was ein. Ah, ja. Ich gucke ja gerade Seven vs. Wild. Ah. Wer es nicht kennt, auf ProSieben. Auf ProSieben? Auf ProSieben? Join? Auf nee. Join? Ja. Es in der Mediathek, also, oder nee, was? Auf Prime. Auf Prime. Auf bei Prime. Amazon. Ich wollte aber sagen, auf YouTube. Genau. Irgendwo. Irgendwo, wo es. Ihr wisst schon. Wo. Irgendwas, was rot war und was aus dem großen Filme Kasten gibt's. Flimmert. Also auf YouTube oder auch auf Prime natürlich und vielleicht doch sogar auf Freebie. Das ist geil. Oder vielleicht doch auf Join. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Seven vs. Wild, da ist ja aktuell wieder mit dabei Joey Kelly. Aha. Und Joey Kelly hat von sich gegeben, dass er noch nie eine Schule besucht hat. Ach so? Kelly-Family eben. Der, die Eltern unter uns erinnern sich. Ich kann mich sogar an diese Diskussion erinnern, als die Kellys eine Weile in Deutschland waren, dass es da diesen Stress gab von wegen Schulpflicht. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Muss ein Kind, wenn es zeitweise in Deutschland lebt, zur Schule gehen oder gilt dann, es sind ja Briten, ne? Richtig, die haben alle britischen Pass. Geht dann britisches Recht? Also ich kann mich an die Diskussion erinnern. Und in dem Zuge, er hat gesagt, ja, er musste sowas wie Homeschooling machen, aber auch das hat offenbar nicht so in dem Maße stattgefunden. Ihr seht, wo er jetzt gelandet ist. Ist ein sehr aktiver, ein Extremsportler. Erfolgreicher Mensch. Also ich will damit jetzt nicht das Konzept Schule in Frage stellen. Schule ist scheiße. Ihr wisst, wer jetzt mehr als 30 Stunden fehlt, hat ein Problem. Hat ein Problem. Und nicht nur eine Rechtschreibschwäche. Der kann gar nichts. Gut, Stefan, sorry. Ja. Es geht sportlich. Der muss weiter. Nachher Burger und Fritten servieren. Also ich. Genau. Hey. Nichts gegen nichts wird. Nichts gegen McDonald's, Burger King. Oh, jede Menge KFC, gegen Burger King und Mitarbeiter. McDonald's und KFC. Diese armen Schweine, die sollten, da gehören Blauhelmtruppen rein. Warum? Um die Mitarbeiter dort zu befreien. Also die arbeiten freiwillig da, als wenn die zu Hause abgeholt werden. Freiwillig. Ach. Das ist der letzte Strohhalm, an dem man sich klammert. Wenn man da arbeitet, hat man die Kontrolle über sein Leben so quasi. Guck dir mal bitte die Broschüren an. Da sieht man nur glückliche Menschen. Eben. Die haben gute Marketingabteilung, aber das heißt nur, dass sie zum engsten Kreis des Tiefbösen gehören. Also kleiner Disclaimer, das ist natürlich nur Marc seine Meinung. Oh, und ja, man muss Marc beschützend dazu sagen, dass er nicht ganz bei Sinn ist, weil er Medikamente nimmt aufgrund seiner Erkältungskrankheit. Nein, ich nehme keine Medikamente und ich mache sie alle platt. Die spucken auch nicht auf euren Burger. Das machen sie auch nicht. Nee, ich gehe da gar nicht mehr hin. Ja hier, ach, Herr Wallraff, jetzt habe ich dich erkannt. Sorry. Genau, da haben wir's. Du bist es. Ja. Ich habe ab und zu diese schwachen Momente, wo ich mit meiner Meinung nicht hinterm Berg halte. Und ich hasse diese sogenannten Schnellrestaurants. Echt? Ich finde die cool. Ich fand schon geil, dass man an einem Automaten... Was sie da einem dort als sogenannte Lebensmittel verkaufen, bringt dich doch fast schneller ins Grab als eine Kugel. Und die Leute, die da arbeiten müssen, sind zu bemitleiden. Wie gesagt, Günter Wallraff ist ja ein gutes Stichwort. Es gab die über die Jahrzehnte hinweg die ein ums andere gut gemachte Reportage über die Arbeitsbedingungen dort. Und da ist es gar nicht vonnöten, dass da irgendjemand ins Essen spuckt. Die hygienischen Verhältnisse sind teilweise unterirdisch und dass die Leute, die dort arbeiten, ausgebeutet werden bis zur Menschenverachtung, denke ich, liegt auch auf der Hand. Also René, kommt mir nicht so. Wann warst du letztes Mal bei McDonald's oder Burger King oder KFC? Übermorgen ist es 3 Tage her. Genau. Marc? Ich wollte jetzt eigentlich noch gehen. Also ich gehe schon das öfter mal hin. Also wenn ich gut essen gehen will, dann und ein bisschen Geld sparen will. Genau, richtig. Also ich kann euch dann auch noch einen schönen Profi-Tipp gleich geben. Ihr müsst mal, wir haben es glaube ich auch in einer letzten Ausgabe schon besprochen, ihr müsst mal die Chicken Nuggets auf den Tisch kippen. Und dann nach Form sortieren. Da werdet ihr sehen, so zufällig sind die gar nicht. Nee, es sind 6 unterschiedliche Formen. Sind es wirklich 6? Ich dachte, es wären nur 4. Nein, es sind 6. Es sind 6. Wir hatten es thematisiert. Ja, hatten wir mal drüber gesprochen. Ich glaube, es sind 4. Stefan, findest du das raus, in welcher Podcast-Folge irgendwo das hatten war? Wir das mal, ja. Können wir mal schauen. Verlinken wir in den Shownotes, die ihr unter berlin-podcast.de findet. Und wenn ihr den YouTube-Video schaut, dann könnt ihr unten ablesen. Da wird es nämlich eingeblendet. Genau. Eine Bauchbinde. Also, du wolltest wissen, wie lange es bei mir her ist, dass ich da war. Ja. Ich schätze mal. Du musst ins Mikrofon sprechen. Ich schätze mal. Ja, dann wirkt auch meine Stimme gleich ganz anders. Wenn ich nah dran bin, ist sie ganz dunkel. So ist ganz normal. Aber egal, es müssten ungefähr 3 Jahre sein. Ja, das geht ja. Also, weißt du, wie sich das verändert hat? Eben. Du hast jetzt so ich bin erwachsen geworden. Du hast jetzt riesengroße Bildschirme, senkrechte, an denen du deine Bestellung eintippen kannst. Was hat mich total begeistert, wie entspannt man Burger bestellen kann. Das ist so entmenschlich. Das sollten sie bei Subway mal einführen. Ey, nichts es liegt mir ferner, ja, als dass Fragen. Ich stundenlang mich mit dem Verkäufer unterhalten muss und der mir Fragen stellt. Du musst aber dich mit dem Käufer unterhalten, weil ansonsten bestellst du irgendetwas, was du ja kaum identifizieren kannst. Ich habe auf ein Bild gezeigt in Subway, ich habe gesagt, das da möchte ich haben, weil ich möchte nicht reden. Hm. Und dann fing es an, welches Brot? Dann dachte ich, hä? Ich habe aufs Bild gezeigt, Bruder. Ja. Nee, es sollte nicht ein sprachlicher Dialekt sein. Ich wollte einfach nur meine Stimme verstellen und. Ich auch. Ja. Gut. Lass uns nicht über so ungesunde Sachen reden. Nachts auf der Autobahn um 3 kann man mal zu McDonald's oder so gehen. Das finde ich okay. Nur wenn man rotzevoll ist. Aber ich bin halt selten nachts auf der Autobahn. Ja. Das ist typisches betrunkenen Essen, wenn ihr mich fragt. Ja. Apropos. Jetzt. Bitte. Stefan. Was? Ich, jetzt kommen wir zu Stefan. Du hast Tankstelle gesagt. Du hast, Tankstelle? Autobahn hast Autobahn du gesagt. Autobahn habe ich ja. Nicht Tankstelle. Ich hatte kürzlich das Erlebnis, auf der Raststelle Sanifair-Gutscheine einzusammeln. Ja, ich auch. Das ist, warte mal. Ich mache jetzt, man könnte den Eindruck gewinnen, das ist der Betrug des Jahres. Ich will mich nur nicht falsch ausdrücken. Weil du kriegst, was kostet mittlerweile 1 Euro und dann kriegst du einen 50-Cent-Gutschein zurück. Mhm. Wenn Stefan das sagt, dann wird das könnte sein. Ja. Und diesen 50-Cent-Gutschein darfst du dann natürlich einlösen. Gutscheine einlösen ist immer was Geiles, weil dann wird alles billiger. Ja. Aber nicht bei Sanifair. Nee, das Ding ist, wenn du auf der Raststätte deinen 50-Cent-Gutschein einlöst, dann kommst du in die Nähe des Originalpreises, den du außerhalb einer Tankstelle bezahlst. So ist es. Das heißt. Aber du warst bei Sanifair kacken. Ja. Und deswegen lohnt sich das. Mit der kleinen, auch dann ein kleiner Tipp. Wer gut Limbo kann, kommt bei seinem Podcast mehr rein. Deswegen empfehle ich wieder einmal das Tanzstudio im Süden. Ach, da in der Buschkrugallee, nicht Blaschkoallee, wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Buschkrugallee. Und dort lernt man dann Limbo tanzen. Oder irgendetwas anderes. Limbo Tanz ist doch kein Tanz, oder? Limbo ist Limbo. Ich fände es so geil, wenn Limbo ein Partnertanz wäre ohne Stange. Weißt du, dieselbe Bewegung? Und man steht sich gegenüber und macht dann diesen. Finde ich schon cool. Ja, aber nur ohne Schnurrbart. No. Mich würde mal interessieren, wo Limbo herkommt. Weil es sieht eher wie eine Sportart aus, als wie eine Tanzart. Südamerikanisches vielleicht. Keine Ahnung. Wir sollten uns nicht in Spekulationen ergehen. Nein. Das ist etwas für das Rechercheteam. Ja, ich wollte gerade sagen, Marc hat Angst vor Hausaufgaben. Ja. Wie das habe ich in der Tat. Die hab ich auch als aber er hat es ja nicht gemacht. Ich bin immer rechtzeitig an der Schule gewesen, um nochmal den Bogen dahin zurückzuschlagen. Aber ich habe so gut wie nie Hausaufgaben gemacht und hatte mich auch auf bevorstehende Klausuren, also Arbeiten, Klassenarbeiten, meistens schlecht vorbereitet. Und ich kam ein ums andere Mal zu spät, und das ist auch dokumentiert, nur deswegen, weil ich dann frühzeitig zwar auf dem Schulgelände war, mich dann aber eingeschlossen habe auf dem Herrenklo, um dann dort noch Hausaufgaben zu machen oder zu lernen für die Arbeit. Hast keine Mitschüler gehabt, die wo du abschreiben konntest? Nein. Also ich bin berufsbedingt auch zu spät zur Schule gekommen. Also ich hatte wie dein Beruf? Ja, ich hatte einen Nebenjob gehabt und der lag halt freitags so zeitig, dass ich die letzten Unterrichtsstunden nicht besuchen konnte. Und er lag montags, wenn ich sonntags spät arbeiten war, Nachtschicht beim Fernsehen, dann bin ich montags natürlich nicht aus dem Bett gekommen. Und deswegen fehlte mir montags auch mal die erste Stunde. Okay. Deswegen konnte ich berufsbedingt nur nicht den vollständigen Umfang des Unterrichts wahrnehmen. Ja. Es hat aber gereicht fürs Abiturium. Arbiturium. Ja. Sehr schön. Und wer ist ja heute nicht hier? Marc, darf man dich fragen, hast du auch Abitur? Das darf man mich fragen. Ich habe ein Abitur. Ui. Eins. Eins. Das ist, ihr merkt, ihr seid hier bei der Bildungselite. Ja, eben. Wir haben nämlich alle Abitur. Ja. Aber das ist hier kein Schwanzvergleich. Also eure Noten interessieren mich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Das stimmt. So. Und wenn wie heißt er? René, endlich sein Handy wieder. Nein, ich wurde gerade belästigt. Ich hatte, ich wechsle ja zu Telekom. Ah ja. Ich bin jetzt ein paar Tage nicht erreichbar bald. Auf jeden Fall läuft das ja alles richtig gut ab, also wunderbar. Ich hatte dann eine SMS bekommen mit dem Hinweis, dass ich ja vor kurzem von einem Kundendienst betreut wurde, ja, dass ich Feedback geben soll. Und jetzt habe ich eine, da habe ich gedacht, ja, fragt ruhig nach, ist in Ordnung. Und jetzt habe ich eine zweite SMS bekommen. Oh, sie hatten ja gar keine Zeit. Genau, du hast nämlich nur einen Tag Zeit. Ja, was soll das? Warum nervt ihr mich? Nee, der nervt dich doch nicht. Was wollen die jetzt von mir? Kannst du löschen. Die zwingen mich jetzt da zu antworten. Nein, da wird keiner gezwungen, René. Sie hatten noch keine Zeit, das Feedback zu geben. Das ist heute nur noch heute möglich. Ja. Ach so, ja, gut. Einfach okay. Lesen, das ist immer das Wichtigste. Ja, ich darf ja während der Sendung nicht... So, und gut. Ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Wir machen jetzt mal hier... Marc zeigt auf Zeiteisen. Ja. Kamera 1 ist schon ausgefallen. Ach so? Ja. Na, aber schade. Das war mit Ansage, weil... war ein Experiment. Ja. Weil sie nicht betrieben ist. Genau. Auch wenn das Kamera 2 ihren Job macht. Dann lass uns schnell noch das Witzbattle machen und die Sendung erfolgreich abschließen. Und dann heißt es Zähne putzen, pullern und ab ins Bett. Richtig. Na? Schnell die dritten noch raus. Vielen Dank für die meiste Band der Welt, Knorkator, für diese herrlichen Textzeilen. Knorke. Ja. Gut, da würde ich sagen, Witzbattle in Folge 151. Witzbattle. Hier, der Typ in Gelb macht los. Wie heißt er? Der Marc. Runde 1. Mami, bin ich ein gewolltes Kind? Das Einzige, was ich wollte, war Schuhe zu binden. Ach, bin ich dran? Ja. Chef zum Angestellten. Wie kommen Sie auf die Idee, während der Arbeitszeit eine Zeitung zu lesen? Ja, Chef, so kurz vor Feierabend lohnt sich ein Buch nicht mehr. Die Eltern finden im Zimmer des Sohnes ein SM-Heft. Sie entscheiden sich dafür, auf Schläge als Bestrafung zu verzichten. Oh, ja. SM, also für so. Können wir kurz die Abkürzung? Genau. Wir haben übrigens dieses Mal erstmalig ein Glossar auf der Webseite, genau. In dem ihr die ganzen Abkürzungen nachlesen könnt, ja. Die wir euch hier so um die Ohren hauen. Naja, zum Glück sorge ich ja dafür, dass das alles schon während der Sendung ist. Runde 2. So, sag mal, sagt die Lehrerin, was hast du denn da im Mund, kleiner Lukas? Ja, ein Kaugummi. Aber sofort in den Papierkorb. Das Kaugummi auch? Ja. Ein Ossi und ein Wessi haben einen Autounfall. Als die beiden auf der Straße stehen, zieht der Ossi eine Flasche Schnaps aus der Tasche und sagt... Auf den Schreck trinken wir erstmal einen. Er reicht dem Wessi die Flasche und der so, okay, nimmt einen Schluck. So, jetzt du. Und da sagt der Ossi, nee, ich warte, bis die Polizei da war. Ja, sehr gut. Das passt zu euch. Ja. Schauen. Erst in der Hochzeitsnacht stellt die Ehefrau fest, dass ihr Mann eine Fußprothese hat. Und dass er keine Jungfrau mit... Entschuldigung. Entsetzt schreibt sie an ihre amerikanische Mutter eine SMS. My husband only has one foot. Ihre Mutter antwortet, oh dear, be happy, your father has only 2 inches. Das Jugendfrei, der Witz war ja in Englisch. Wow. Okay. Runde 3. Boah, ey, heißt das neulich im Bus. Boah, ey. Schauen Sie mal, der Junge da drüben, der ist aber hässlich. Entschuldigen Sie mal bitte, das ist mein Sohn. Oh, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin die Mutter. Der ist gut, ich freue mich schon. Ja, schon vorher. Also, bitte. Warum musste in jeder Metzgerei in der DDR jederzeit immer mindestens eine Wurst liegen? Marc? Weil man es sonst für ein Fliesengeschäft halten konnte. So ungefähr, genau. Alternatives Ende. Weil sich die DDR-Bürger sonst angestellt hätten und die Kacheln gekauft hätten. Ja, das war schon die richtige Richtung. Entschuldigung. Nee, war sehr gut. Nein, das war doch sehr gut. Die Pointe ist doch trotzdem gekommen. Okay. Ja, zweimal die so. War viel besser, die Pointe. Wie nennt man einen japanischen Krieger, der unentschlossen ist? Nun ja. Genau, richtig. Absolut korrekt, Stefan. 2 Punkte. Bonusrunde. Kleine Frage in die Runde. Was haltet ihr für gefährlich? Was ist eine gefährliche Situation? Ich weiß es, aber ich möchte es lieber nicht sagen, weil ich keinen Stress mit dir haben will. Ja. Genau. Naja, wenn man Durchfall hat und niesen muss. Ja, ja. Das ist wirklich so. Okay, der Mathematiklehrer will im Schulunterricht die Ergebnisse der Volkswahl für eine Aufgabe im Unterricht benutzen. Ihr merkt, wir befinden uns immer noch in der DDR. Er schreibt groß an die Tafel, das Wahlergebnis betrug 99%. Meldet sich ein Schüler und sagt, Entschuldigung, Herr Lehrer, das ist ein Fehler. Sie haben Betrug klein geschrieben. Cool, der ist gut. Zwei Rentnerinnen sitzen im Bus. Da sagt die eine, mein Mann ist ein Engel. Da sagt die andere, boah, du hast so ein Glück. Meiner lebt noch. Das war's. Warte ja, gut. Vielen Dank. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz meinen Lieblings-DDR-Witz von mir geben. Oh, ach, jetzt kommt erst der Lieblings-DDR-Witz. Ja, ja, dann bitte. Der hat mit dem am Alexanderplatz befindlichen Kaufhof. Hm? Heißt das Kauf? Nee, wie heißt das Ding? Ja, der Kaufhof. Kaufhof zu tun. Ja. Ist in der Zone, da kenne ich mich nicht aus. Wird nicht mehr lange da sein. Aha. Stefan hat davon berichtet. Vielleicht ist da bald die. Achso, die Galeria. Galeria Kaufhof, genau. Vielleicht ist da ja bald die Bibliothek drin oder jemand anders. Ja, wir wissen es nicht. Schauen wir mal. Aber pass auf, jetzt zu DDR-Zeiten. Dieses Kaufhaus gibt es ja schon seit DDR-Zeichen. Das hieß damals Forum Kaufhaus? Nee, Konsum. Nein, das ist eine Kaufhalle. Kaufhalle. Das war Hund, Katze, Maus. Forum Kaufhaus. War das Forum Kaufhaus? Na, am Alexanderplatz, in der DDR, ja. Das Kaufhaus. Auf jeden Fall, ein älterer Herr geht ins Kaufhaus, fährt in die zweite Etage und sagt, guckt sich um und sagt, geht zur Verkäuferin? Entschuldigen Sie, sagen Sie mal, haben Sie keine Hüte? Und da sagt sie, nee, keine Hüte haben wir in der ersten Abteilung, in der ersten Etage. Hier haben wir keine Hemden. Ja. So. Ich war durch das Zentrum Baden, heißt das schon? Das war doch. Zentrum Warenhaus am Alexanderplatz. Ja, ich. Da merkst du, endlich kann ich mal sagen, da bin ich viel zu jung für. Ja. Ey, du bist auch nicht viel jünger als ich. Darum ging es doch jetzt gar nicht. Es ging darum, dass ich sagen kann, ich bin zu jung dafür. Ach so. Was okay. Stefan damit nur sagen wollte, war, René, du siehst verdammt alt aus mit diesem Oberlippenbart. Richtig. Ich war. Es ist tatsächlich das Zentrum Warenhaus. Ja. Kennt sich einer aus in Berlin, war? Ich muss dazu sagen, ich war viel zu jung, ich konnte noch nicht lesen, aber ich war drin gewesen. Ach so, na dann. Und die hatten in der ersten Etage übrigens auch kein Spielzeug. Okay, ja. Besser wird es nicht. Gut. Jemand noch eine Weisheit hier? Nö. Okay, hat aber. Warte. Oh, René, hat eine parat? Nö, ich gucke mal, aber ganz kurz, ich finde noch was Schlaues. Handlichen Telefon. Aber du kannst ja schon mal andeuten, worum es geht. Alter, ich bin nur am Austeilen heute. Ja. Freut mich. Irgendwie, René ist heute so. Ich könnte sagen, jeder trägt im Inneren seine Eltern und ein kleines Kind mit sich herum. Das ist sehr tiefenpsychologisch. Mhm. Es geht um Ich-Zustände. Okay. Wikipedia freut. Naja. Da habe ich eine viel bessere Weisheit des Tages. Jetzt konnte ich dich sogar gar noch triggern. Das ist ein Zitat. Nein, das Kind in mir will es nicht hören. Von Al Bundy. Und es lautet, jip, jip, jip, jip, beb, beb, beb, such dir einen Job. Cool. Warte mal, das hört sich an wie, ich hab dich lieb. Welcher Vogel ist das? Ja, hast du es immer gesagt, den Vogel. Das ist der, ich habe ihn vergessen. Das ist die Goldammer. Ach so. Ich hab dich lieb. Vielleicht habt ihr das mal gehört. So. Ey, es war wieder Wissen, bis zum geht nicht mehr. Ja. Und Spaß gemacht hat es auch. So eine Überdosis Wissen. Und die halbe Stunde geht so schnell mal rum. Ich finde. Halbe Stunde. Echt mal, ne? Na gut, ja, ihr Lieben. Ich bin sehr gespannt. Will da mal jemand irgendwie raufgucken? Da steht doch bestimmt, wie lange wir schon aufnehmen. Nein, das wird eine Überraschung. Da steht nur die Restzeit dran. Genau, lass dich überraschen. Lass dich ruhig verarschen. Genau, wir schnell hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Das war Folge 151 aus Renés Büro mit René, Marc und Stefan. So ist es. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Alexa, mach mir eine Stunde. Und hier sind die Outtakes. Was? Was? Ich habe den gedreht. Ja. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ist alles gut? Alles gut. Muss ich hier schon reinsprechen? Nee, wenn du sowas. Du nicht kannst im Mund, jetzt nee. Nicht, du musst, wir haben keinen Toningenieur, du musst schon bei einer Richtig. Technik bleiben. Wir haben keine Tonregie. Du musst bei einer Art und Technik bleiben. Nee, mach mal nicht. Hallo, hallo. Ja, du bist sehr hallo, gut. Hallo, hallo. Ja, endlich mal ein Profi. Naja. Ja, wir gucken, wie ihr versucht, Fußball zu spielen. Das ist spannender als ein echtes Fußballspiel, ja, muss ich feststellen. Jetzt mal eine ordentliche Flanke. Und dann zack. Und drin. Warum nimmst du denn nicht Volley, Mensch? Da wäre ja drin gewesen. Ein taktisches Hin und Her hier. Ein Rumgeeiere. Echt mal. Man fragt sich, sind es wirklich Profis? Trainieren die überhaupt? Ach, und da war die Chance, aber... Dann hätte ich geweint, glaube ich. Dann hätte ich offiziell... Der Fahrer des Wagens mit dem Kennzeichen... Oh nein! So knapp. Oh, ich habe die Abnahme. Das ist der Punkt, an dem das Tor größer gezogen wird in dem Spiel. Genau, damit das Tor endlich fällt. Ah, noch. Wie sagt man so schön, um Ulm und um Ulm herum? Hm. Und hier ist ums Tor und ums Tor herum. Ja. Und das heißt ja, wir dürfen nicht mehr FIFA sagen. Alter, was ist denn der mit 25? EA FC 25. EA FC wollen die auch nicht. Die wollen nur FC 25 oder EA Sports FC. Das sind die zwei Markennamen, die jetzt pushen. FC 25, EA FC haben die Fans draußen. Jetzt kommt eine Ecke und dann das Tor. Also eine schlechte Ecke habe ich lange nicht mehr gesehen. Oh, jetzt hat er die Chance. Yeah! Da ist er drin. Tor. Endlich. Endlich. Mein Joker. Und? Gewonnen. Der VAR checkt es nochmal. War doch erfolgreich. Jetzt quasi, ich kündige. Tür zu. Rums, die Bums. Hör nochmal den Sound. Ja. Was macht der Sound? Hallo und herzlich willkommen. Ist alles gut? Alles gut. Klingt das gut? Das klingt sowas von das gut. Das klingt ja mega. Mädels, und zur Not hast du für jedes auch eine Einzelspur und kannst... Da kann ich die hochdrehen. Ja. Kannst du mal so einen Wellensound machen. Kann ich bei Marc noch so einen Mickey Mouse Effekt drauflegen? Stimmt. Oder bei mir so ein Hall. Ja. Hallo, hallo. So, heute kommen wir... Besonders in der Kirche. Hallo, hallo, hallo. Seid ihr bereit? Kamera 1. Kamera 1 läuft, Kamera 2 auch. Wenn du jetzt nochmal guckst nach der Kamera. Das ist so eine Krankheit bei ihm. Aber finde ich gut. Kontrolle ist immer besser. Nein, ja. Nein, vielleicht sollte ich. Nein, das ist eine Zwangsneurose. Ja, vielleicht sollte ich lieber Ton- und Bildregie bei uns machen. Gut, dann fangen wir jetzt an. Oder möchtest du noch was sagen? Wie oft möchtest du das noch fragen? Nicht quatschen, machen. René, nochmal in die Kamera gucken? Nein. Folge 151, ist es korrekt? Ja. Absolut korrekt. Sehr gut. Es ist ja schon 19 Uhr. Ja, krass, ne? Hermannstraße, KDW, Elster. Okay, ich hab schon, ist doch gut. Hast du schon was, ja. Du hast schon Schulfenzen. Nee, war ich doch schon. Ja, ich sage, mach doch so, Schulfenzen. Okay. Ah. Und? René, go. Marc. Warte. Ja. Darfst du nicht in meinen Take quatschen? So, jetzt, Mann. Jetzt kommt er viel natürlich. Ja, Entschuldigung, dass ich zu spät komme. So, jetzt geht's los. Ah, ich sitze hier immer noch alleine. Ich habe ein paar Kastanien hier. Wo seid denn ihr? Entschuldigung, Stefan. Kannst du mich völlig aus dem Konzept bringen? Oh, Entschuldigung, ich habe verschlafen. Gut. Wir stoppen jetzt die Aufnahme. Wir stoppen die Aufnahme. Der Bus ist ja von alleine ausgegangen. Ja, deine Technik wieder. Egal, ich mache jetzt das Gerät aus. Genau. 3, 2, 1, stopp.